Oh, einen wunderschönen guten Abend. Wie ungewohnt, dass hinter euch kein buntes Licht angeht, um mir zu zeigen, dass ihr online seid. Ja, wie gesagt, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Henrik Müller. Das ist der letzte September, in dem ich noch 28 bin. Und ich sitze heute hier. genau mit diesem Blick habe ich gerechnet. Ich sitze hier heute mit wunderschönen Menschen und Menscheninnen und Sven. Ich bin nicht wunderschön, okay. Und wir spielen heute eine sehr, sehr angenehme, entspannte, lighthearted Runde D&D 5e. Kennt ihr vielleicht, weil wir unsere ganze Quanti auf diesem System spielen. Und heute haben wir, bevor ihr euch nochmal vorstellen könnt und Hallo sagen dürft, haben wir einen Gast, den ihr auch schon mal gesehen habt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war nicht dabei, aber er war da. Meine Damen und Herren, einen großen Applaus für Silvan. Press F in Chat. Der größte Applaus, den wir uns leisten können. Den wir uns trauen. Damit die Mikros sich explodieren. Ja, genau, wir spielen heute die Wild Sheep Chase. Ist ein Abenteuer, was man im Internet Easy Beats per PDF bekommen kann. Ist umsonst auf der... ich habe vergessen, wie die Seite heißt. Drive-Thru-RPG? Nee, das ist richtig von so einem richtigen Verlag verlegt. Goblin Press, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es, ist es sehr wir cool. Wir gucken in der Pause nochmal nach, dann können wir euch das genau sagen. Wir schicken euch den Link. Ja, fahrt es als erstes bei uns. genau, das spielen wir heute. Und bevor wir da gleich reinspringen, haben wir Dinge anzusagen. Nein. Okay. Wir werden bald den nächsten Monatsplan veröffentlichen. Releasen. Ne, den könnt ihr entweder bei uns auf der Facebook-Seite sehen oder bei uns auf dem Discord-Server einsehen. Oder bei Amazon bestellen. Jawohl. Und bezahlen, teuer. Falls ihr das auf YouTube guckt, hier unten in der Beschreibung dieses Videos ist auch ein Link zum Discord-Server, wenn ihr Lust habt, da mal reinzukommen. Wir hängen eigentlich regelmäßig da rum und sagen Leuten, was sie posten dürfen und was nicht. und gehen euch auch sonst eigentlich tierisch auf den Geist. Wow. Also es sind sehr, sehr viele nette, illustre Seelen, die sehr, sehr aktive Gespräche miteinander führen. Werdet ein Teil des Packs, ein Teil der Crew. Und versucht, Mary Shelley einzuholen. Das ist die eigentliche White Sheep Chase. Das ist ein großer Werbeblock, damit Leute auf den Discord kommen und Mary Shelley einfach komplett in XP überholen. Genau, für nächste Woche können wir schon sagen, nächste Woche gibt es Cthulhu mit Brian, wenn ich mich richtig erinnere. Cthulhu. Ja. Yes. Genau. Wer unseren Plan bei Instagram und Co. gesehen hat, weiß das natürlich schon. Und wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich sagen, starten wir in die Geschichte. Und bevor ich aber in die Geschichte starte, übergebe ich euch direkt das Wort, damit ihr euch einmal vorstellen könnt. Wer ihr seid, was ihr seid und warum ihr seid. Ja. Also ich fange doch gleich mal an. Ich spiele heute Thai Wizardry. Ein Halbling. Oh Gott. Ich direkt abkürzen. Thai reicht. Ja, ich habe eine recht glückliche Kindheit verbracht, bis mein Vater irgendwann abgehauen ist. Na gut, danach war sie auch noch glücklich. Ihm waren auf jeden Fall 7 Kinder zu viele. Und meine Mutter kam mit so vielen Kindern nicht so gut klar und hat mich dann zu meiner Tante geschickt, wo ich dann weiterhin eine glückliche Kindheit verbracht habe, bis ich eines Tages einem Samurai begegnet bin. Und diesem Samurai bin ich gefolgt und habe mich von ihm zum Samurai ausbilden lassen. Und ja, ich denke, die Tugenden des Bushido passen sehr gut zum allgemeinen Lebensstil von Halbling. Und ich fühle mich wohl in meiner Haut. Jo, ich spiele heute Silber, den silbernen Dragonborn Monk. Silbern. Er ist auf einer kleinen Insel im Meer groß geworden. Eines Tages kamen Piratenmönche zu dieser Insel. Er war sofort begeistert. Wie cool sind diese Leute denn? Warte, sind es Piratenmönche oder Mönchspiraten gewesen? Das waren Piratenmönche. Geil. Krass. Cooler als Mönchspirat. Ja, ja. Hat es tatsächlich aufs Schiff geschafft, wurde dort jahrelang ausgebildet, hat mit der Crew Abenteuer erlebt, aber naja, sie waren halt auch tatsächlich irgendwie Piraten und nicht ganz so korrekte Leute. Und Kidnapping war irgendwie voll ihr Ding und Kidnapping. Fand Silberny jetzt nicht so cool. Gut, hat er auch laut geäußert. Irgendwie zu rechtschaffend, der Kerl. fanden sie nicht witzig, sie haben ihn über Bord geworfen, nur mit einem Brett. Und tagelang hat er sich im Wasser an dieses Brett gehalten, an das Brett festgehalten. Jede Menge Haie haben an ihm geknabbert und er wusste, okay, er haust auf die Schnauze und dann verschwinden sie wieder. Aber ja, dabei wurde er schon ziemlich oft gebissen, deshalb hat er ziemlich viele Narben an den Armen. Und ein Marit hat das gesehen und fand das Ganze ganz witzig. Und hat Silbern dann mit dem Way of the Sun Soul konfrontiert. Oh. Und seitdem boxt er Fische auch auf Range. Und wird nicht mehr gesehen. Wenn irgendwo ein Fisch springt, wird dieser Fisch geboxt. Ist er dann sofort gar, wenn er ihn mit seiner Sun Soul Energy boxt? Das ist halt super geil. Damn Choice. Hm? Auf jeden Fall. Backfisch. Ich fange und brate uns kurz was zu essen. Ich bin Vairangi. Ein Goliath Körper ist das hier. Das ist nicht mein erster Körper. Über die Zeit, die davor war, möchte ich nicht so gern sprechen. Man sieht es vielleicht an dieser Magierkutte, die ich trage, wie einen zu klein geratenen Bademantel und einem spitzen Hut, der aber auch nur so auf der Glatze klebt. Auffälliger wird das nur noch durch meinen angeklebten Bart. Ein bisschen Würde musste ich irgendwie aus meinem alten Leben retten und die Hände sind grob, aber sie funktionieren. Ja, frag nicht weiter. Jetzt guck nicht so. Hallo, ich bin Maggie Wollha. Ich bin aus einer großen Familie von Tieflingen entstanden, die allesamt große Widderhörner an ihren Seiten tragen. Und ja, ich wurde aber leider in meiner späten Kindheit von 12 Jahren verstoßen, denn ich bin die Einzige, die keine glatten Haare hat in der Familie. Deswegen hat mich die Familie Wollha leider verstoßen und ich habe einige Jahre allein in der Wildnis verbracht und mich da selbst gefunden und meine Magie in meinem Inneren gefunden und mich damit beschäftigt und nebenbei noch meine eigenen Kaninchen gejagt, bis ich dann Vegetarierin wurde. Und ja, ich spiele einen Divine Soul Sorcerer und Ranger, because Multiclass rocks. Ja. Und ich sehe natürlich, stellt euch einfach vor, wie ich aussehe. Macht euch euer eigenes Bild. I don't care. Ja, und ich bin Henne und das ist die Geschichte, die diese 4 mutigen Abenteurer und Abenteurerinnen heute erleben werden. Wälder, Höhlen, Berge. In der letzten Zeit habt ihr so ziemlich jedes Terrain durchschritten, welches die Schwertküste zu bieten hat. Während all der Abenteuer habt ihr euch sogar einen kleinen Traum erfüllen können und seid bis nach Orben gereist, um die imposante Metropole Athkatla zu sehen, die Stadt der Münze, das Herzstück der Domäne der Händler. Die Reise zurück gen Norden führt euch durch die Cloud Peaks, die nördliche Grenze von Arm, einen windigen Gebirgszug. Geschafft von den Anstrengungen der letzten Tage und Wochen, beschließt ihr, in den Grünlanden direkt hinter dem Gebirge eine wohlverdient lange Rast einzulegen. Und das kleine Dörfchen Greenest nimmt euch freundlich dabei auf. Der kleine Zusammenschluss von ca. 15 Häusern sowie einer Schenke und einem Hufschmied inmitten von weiten Wiesen wirkt wie gemalt. Dazu schallen Kindergelächter, das leichte Poltern von Holzrädern über Steinwege und die schnellen Flügelschläge der Kolibris durch die Luft und trennen diesen Fleck gänzlich von der problemgeplagten Welt, die ihn umgibt. Es dauert nicht lange und es sprudelt förmlich aus euch heraus, dass ihr hier durchaus ein wenig länger bleiben wollt. Der Jobangebote und auch des Reisens überdrüssig herrscht Einstimmigkeit, dass ein Urlaub verdient ist, weit ab von Auftraggebern, Meuchelmördern und sonstigem Gesocks, für das ihr arbeiten oder gegen das ihr sonst kämpft. Es ist früher Nachmittag und entgegen der euch bekannten Gefilde hat die Schenke zum lümmelnden Lamm hier bereits ab 10 geöffnet und macht noch vor der gesetzlich festgelegten Zeit von 18 Uhr leichten Gebrauch von ihrem Krugrecht, indem sie kalte und warme Mahlzeiten serviert, dazu aber auch gerne ein frisch gezapftes bereitstellt. Beer and Breakfast hat Edo Bold, der Betreiber, diese Praktik genannt. Der Name entlockt euch ein zustimmendes Lachen und obwohl ihr gerade alles andere als Ärger haben wollt, kommt euch dieser zugegeben kleine, wenn auch charmante Gesetzesbruch durchaus entgegen. Wohlgenährt tretet ihr aus der Schenke heraus und schlendert durch das Dorf. Tiefe Atemzüge, gefüllt mit der klaren Landluft, begleiten die ohnehin schon friedliche Geräuschkulisse. Während ihr am Wegesrand steht und nach einem gemütlichen Plätzchen auf der Wiese Ausschau haltet, gesellt sich allerdings noch ein Geräusch dazu. Zuerst ist es ein leis entferntes Klappern, aber mit den verstreichenden Sekunden klappert es sich immer weiter in den Vordergrund. Schneller, wilder, die Abstände werden immer kürzer. Ihr schaut den Weg hoch und eine Mischung aus erwartender Spannung und dem Wunsch, nicht hier auch noch kämpfen zu müssen, macht sich in euch breit. Und plötzlich steht es da, oben auf der Kuppe des Weges, nimmt kurz ein paar Atemzüge und macht sich direkt weiter den Weg entlang. Ihr rückt ein wenig näher zusammen, ungewiss, was nun passieren wird. Mit ernstzunehmenden Hörnern besetzt und einem Blick, in dem sich Entschlossenheit und Angst zu treffen scheinen, hält es auf euch zu. Und obwohl seine Laufintensität schier endlos scheint, gibt es lediglich ein leichtes Tonk, als ein kniehohes, schwarz-weiß geschecktes Schaf unbeholfen gegen Maggies Schienbein sprintet. Oh! Aua! Du spinnst wohl! Mäh! Mäh! Mäh! Mäh! Ja, ihr hört eine sehr mähende Diskussion zwischen den beiden und ein Schaf, was wirklich nun anfängt, wild um euch herum zu hüpfen und... Habe ich ein Seil dabei? Hast du ein Seil dabei? Ich weiß es nicht. Habe ich ein Seil dabei? Ich guck mal eben. Hast du ein Explorer's Pack dabei? Nein, habe ich nicht. Ich habe ein Herbal Kit dabei. Gib mir mal einen Perception-Check, Maggie. Das ist bitte ein 8. Okay. Ja, es braucht ein bisschen, um sich an die Bewegung des Schafes zu gewöhnen, aber du hast das Gefühl, dass irgendetwas aus seinem dicken Fell unterm Hals hervorragt. Okay, ich möchte versuchen, es festzuhalten. Okay, gib mir mal einen Stärkewurf. 4. 3. Es schreckt zuerst zurück, guckt sich aber deine Bewegung ganz genau an und stellt fest, dass du ihm wahrscheinlich nichts Böses möchtest. Und würde einem Schaf nie etwas antun. Das hat es in deinem ersten Mäh schon gehört. Ja, anders als das Schaf selbst. Es lässt sich durchaus bereitwillig anfassen. Gut, dann möchte ich unter seinen Hals krapschen. Ja, du findest eine Schriftrolle. Es ist ein Botenschaf. Dann schick es wieder auf den Weg. Und steht denn zufällig dein Name auf dieser Botschaft drauf? Steht da mein Name drauf? Steht da Mäh hier drauf? Nun, dann ist die Nachricht offensichtlich nicht für uns. Okay. Bist du dir sicher, dass das ein Botenschaf ist? Ich weiß nicht. Bist du ein Botenschaf, Mäh? Hm. Ihr seid Zauberer. Mhm. Du bist Samurai. Ihr seid Samurai, du bist auch kein Zauberer. Du bist immer. Gebt mir mal einen Arcana-Check. Oh. Da habe ich auch 0 drauf. Toller Zauberer bist du. Ich bin ja auch ein Sorcerer. 11. 18. Ja, während Maggie irgendwie versucht, dieser Botschaft irgendwie Herr zu werden, fällt dir auf. Du kannst noch nicht so viel damit anfangen mit der Sprache, aber du bist dir ziemlich sicher, dass es eine magische Formel ist. Eine magische Formel? Yes. Identify. Es ist eine äußerst potente Schriftrolle der Speak with Animals Magie. Möchtest du mit ihm sprechen? Oder soll ich das übernehmen? Ich glaube, ihr habt euch mehr zu sagen. Okay. Kann ich die einfach casten? Geht das einfach so? Ja. Du musst es lesen, laut. Oh, okay. Mach die Bewegungen dazu. Gut. Animal Handling. Hex, hex. Speak with Animals, alles Also Animal Handling hätte ich durchgehen lassen. Animal Handling. Wenn sie es nicht hinkriegt, hasse ich das auf sie. es funktioniert tatsächlich. Die Rolle ist so konzipiert, dass sie... Durchschnittlich. Ja. Aber ich hab auch nur... Als die Schriftrolle anfängt zu leuchten und sich quasi in deine Hand in Glut zersetzt und euch alle mit einem durchaus angenehmen, warmen Nebel umgibt. Und ihr statt einem Mäh plötzlich eine menschliche Stimme vernehmt. Also. Botenschaf, ich bitte euch. Ach, schon mal so ein schönes Botenschaf gesehen. Was bist du denn dann? Ein. Achso, wir können das alle verstehen? Ihr könnt es alle verstehen. Ah. Aber wenn du kein Botenschaf bist, was bist du dann? Mäh. Ich bin, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin es. Finithir. Ah. Findest was? Finithir. Finithir, wo ist Finn? Ihr kommt nicht von hier. Kann das sein? Nein. Naja. History check. Ja, gib mir, wenn du... Ja, klar. Oh, 29. Loremaster, Motherfucker! Loremaster! ja, dir ist tatsächlich... Du recallst, als ihr in Afkatla wart, ein bisschen quergelesen zu haben über die hiesigen Bräuche und historischen Figuren. Mhm. Und der Name Finithir ist dir durchaus auch geläufig mal untergekommen, als ein sehr, sehr, sehr fähiger Zauberer, der hier in der Gegend haust und so ein paar Projekte veranstaltet hat. Und dem Legenden zufolge ein Stab of True Polymorph in die Hände gefallen ist, mit dem er seitdem Dinge produziert. Ist was mit dem Zauberstab schiefgelaufen? Wenigstens ist der anscheinend ein sehr fähiger Beobachter. Ja, wisst ihr, es kann ja nun immer mal vorkommen, dass man sich einen Lehrling holt, von dem man sehr angetan ist. Und es kann durchaus auch passieren, dass dieser Lehrling einen irgendwann hinterrücks in besagten Rücken auch fällt. Schlechte Menschenkenntnisse, hä? Mhm. Und Pech. Eher Pech. Mhm. An meinen Fähigkeiten mangelt es hier nicht. Mäh. Mäh dich selber. Ja, das ist die ganze Geschichte in Kurzform. Mäh. Ein junger Mann, der denkt, dass ich ihn falsch behandelt hätte, was natürlich völliger Quatsch ist. Und besagter junger Mann, der dann plötzlich ausrastet und mit der unfassbar potenten Magie mich in ein Schaf verwandelt. War er noch so freundlich und hat ihm diese Schriftrolle um den Hals gebunden? Nein, die habe ich mir selbst um den Hals gebunden. Mit den Hufen. Das finde ich viel beeindruckender, ehrlich gesagt, als das True Polymorph. Und nun seid ihr auf der Suche nach einem Autor, der eure Lebensgeschichte niederschreibt? Tai ist ein äußerst geschickter Kalligraf, müsst ihr wissen. Ich glaube, er möchte wissen, ob wir ihm nicht aus seiner Misere helfen können. Ganz schön taffe Worte für jemanden, der so groß ist wie ein Schaf, findet ihr nicht? Ganz schön taffe Worte für ein Schaf, das so groß ist wie ein Schaf. Na gut. Ich sehe, ich habe mich an eine richtige Gruppe gewandt. Ich weiß nicht, ob es so tough ist, wenn er so weich ist. Nur meine Memoiren würde ich gern selber niederschreiben, aber ich würde vielleicht gern vorher aus dieser Form herauskommen. Man mag es mir nicht ansehen, aber ich kann euch bezahlen. Mit? Wolle. Mit unfassbar guter Angora-Wolle natürlich. Sie aber sind Angora nicht Kaninchen? Sie, Megan, sollten das wissen. Hier an der Schwertküste gibt es ganz... Er ist Zauberer, kein Ranger. Außerdem kann ich aus einem Angora-Kaninchen ein Angora-Schaf machen. Ich glaube, du könntest sogar aus einem Angora-Kaninchen einen Pullover machen. Also, oder zwei Angora-Kaninchen. True Polymorph, das heißt... Man müsste das Ganze entzaubern, ja? Also, True Polymorph ist halt schon... Schon sehr echt. Schon... Ja. Danke, dass ihr mir meine Zunft erklärt. Bitte. Ich bin wenigstens kein Schaf. Das ist ein Witz, den... Finithir, es tut mir leid, aber das ist ein Witz, den... Wenn er tot ist, heißt er dann Finn Wars hier? Nein. Knack! Oh, es wird Zeit, dass diese Schriftrolle ihre Wirkung verliert. Alles klar. Nun, wir haben diesen Urlaub schon so lange geplant. Ich weiß nicht. Also, brauche ich diese Auszeit. Wo ich hinaus wollte, ist, bevor ihr sauer wurdet, als ich irgendwie rausfinden wollte, wie wir euch aus dieser Form rauskriegen, Ich meine, es ist hier alles freiwillige Basis, wenn ihr versteht, was ich meine. Ist es, ja. Ist es durchaus. Deswegen biete ich euch auch direkt etwas an, weil ich weiß, dass man wohl kaum auf eine Abenteurergruppe zugehen kann, ohne von ihr etwas zu verlangen. Richtig. Ich bin auch schon sehr lange in dieser Welt und habe meine Geschäfte getätigt. Ja. Unweit von hier ist, ich möchte Turm sagen, Bungalow. Baumhaus trifft es am ehesten. Baumturm, könnte man sagen. Dort ist alles, alle meine Habseligkeiten und auch der Ursprung meines Übels. Der Stab? Der Assistent. Der Assistent. Ah. Noke. Noke? Noke. Noke. Oder Meister Noke, wie er sich jetzt nennt. Oh, so einer gefällt mir. Disgusting. Mhm. Er wird wahrscheinlich schon nach mir suchen, weil er weiß, dass ich seinen Plan zunichte machen möchte. Und sein Plan ist, ihr bleibt ein Schaf? Ja. Genial. Okay. Wie sieht es aus? Dieses Schaf ist mir ziemlich unsympathisch. Also wir sollen dahin. Was sollen wir denn jetzt konkret tun? Ich meine, sollen wir dahin und den Baum abfackeln? Wir brauchen den Stab. Mhm. Und im besten Fall passieren Noke ein paar Dinge. Wollen wir ihn umbringen? Unfälle im Haushalt und so. Ich bin dafür, dass wir ihm eine Jacke geben. Du siehst, wie dem Schaf sichtlich ein Büschel Haar ausfällt. Es wird komplett weiß. Ja, also, gut. Also, aber ihr schafft es, euch weiter zu verstecken? Also ich meine, da unten ist ein Gasthaus, da würde ich aber an deiner Stelle nicht hingehen. Die verstehen mich auch nicht. Ja, stimmt. Die würden dich wahrscheinlich vor allen Dingen erstmal... Exakt. Und noch so eine Schriftrolle hast du wahrscheinlich nicht. Er plüstert sich einmal so auf, es fällt keine Schriftrolle weiter aus seinem Feld. Schade. Ich würde mich anschließen wollen. Ich überlege gerade, wie ist das nochmal mit True Polymorph? Wenn der Kreatur tot ist, ist sie tot, oder? Ja, ne? Schade. Ja, Mensch. Während ihr so überlegt... Nö. Was sagt ihr? Das kann ja so lange nicht dauern, oder? Ich hab ein bisschen Mitleid mit dem Kleinen. Mir ist langweilig, ehrlich gesagt. Wir hatten noch nicht mal ein zweites Frühstück. Ich guck das Schaf so an. Naja. Nach dem Auftrag vielleicht. War ehrlich gesagt auch mein erster Gedanke, bis es zu sprechen begann. Er springt dir einmal saftig gegen's Schienbein. Das tut weh, oder? Au! Oh. Er spricht hier nochmal. Willst du mich töten oder willst du, dass wir dir helfen? Also wenn ich als Schaf jemanden wie euch töten kann, dann ist eure Hilfe nicht viel wert. Aber ja, bitte helft mir. Kannst du denn irgendwas als Schaf? Ich kann sehr gut gegen Schienbeine springen. Ja, da ist er. 6 von 10, muss ich sagen. Er trifft auf jeden Fall. Das ist ja schon mal was bei deinen Beinen. Ja. Dass man da nicht daneben trifft. Nee. Während ihr so redet... Laufen wir dann so? Wir stehen wahrscheinlich gerade so mitten auf dem Weg. Ja. Ja, dann also, auf zum Baumhaus, oder? Also, wollen wir noch den Karren gehen. Von da hinten mitnehmen? Vielleicht kann er uns ziehen. Es ist ein Lamm. Okay. Werd nicht grausam. Na gut. Während ihr so redet, hört ihr aus relativer Ferne das Klirren von Ketten und das immer wieder erschallende Bellen von... Bellen? Knurren? Knurren von Wölfen. Oh. Heulen. Schon wieder. Ich stelle euch mal hier so hin. Wir haben doch gerade erst eine Voice Act hinter uns. Was? Wir haben gerade oben drüber gesprochen, was wir vorher gemacht haben. Wieder zurück zu Wolf. Die sind schon wieder entkommen. Hast du wieder die billigen Ketten gekauft, Silber? Oh mein, hier, der kleine Helmgoblin ist das Schaf. Oh. Sweet. Als euch jetzt oben über die Kuppe. Jetzt oben über die Kuppe drei Wölfe starren. Gefolgt von einem sehr unangenehm aussehenden Ork und einer bekapuzelten, durchaus wummelig 2,10 Meter großen Gestalt. Ist das Noke? Nein! Das sind seine Schergen! Mäh! Und der rennt ganz schnell hier hin. Als die Gruppe langsam auf euch zuhält. Das ist doch auch langsam auf sie zuhalten. So, wie können wir euch helfen? Hallo! Mäh! Entschuldigung. Wie können wir euch helfen? Mähen also. Die Sprache eines Schafs. Nun, ihr wisst schon. Damit ist die erste Frage bereits beantwortet. Vielen Dank dafür. Ah, ihr seid das also. Maximilians Earthen Grasp. Was tut es? Warte. Er muss noch du hast leider so schnell genau geredet, dass ich reagieren musste. Meine Spellbook-App ist noch nicht da. So. Maximilians Earthen Grasp. Yep. Ich nehme einen 5 Fuß Square Unoccupied Space und das mache ich direkt vor dem Typen, der gesprochen hat. Mhm. Das ist da. Und die greift nach ihm. Mhm. Sieht der Typ kräftig aus? Ja. Ja? Dann macht er einen Charisma Saving Throw. Mhm. Das ist eine 8. Das hat er nicht geschafft. Mhm. Und er bekommt 2d6 Bludgeoning Damage. Oh, okay. Und er ist restrained. Mhm. 7. Was fährt eine Wand vor ihm? Kommt raus, greift ihn. Ah, okay. Und hat ihn erstmal im Griff. Und ich kann, es ist Concentration, solange ich die Concentration halte, kann ich ihn jedes Mal ein bisschen quetschen. Ah, ich verstehe. Für 2d6 Bludgeoning Damage wahrscheinlich. Ja. Sweet. Und er muss am Ende seiner Runde einen Strength-Check machen. Which he gonna do. Und ja, dann dürft ihr schon mal Initiative würfeln, als ihr den Ork laut lachend schallen hört. So. Es ist Essenszeit. Ihr meintet, aua, es ist Essenszeit. So, erstmal für den Boy. Wieder Fleisch auf dem Speiseplan. Erstmal für die Boys hier. Achso, sag mir, was ihr habt. 22. 19. Natural 20. Jesus Christ. 7. Okay, warte. Warte. 15. So. Also nochmal. Tai. Was hat Tai? 19. So. Silber hat eine Natural 20. Bei Rangi hat eine 7. Rangi hat eine 7. Und Maggie? Ich habe eine 22. So, okay. Dann ist da auf jeden Fall schon mal. Wie viel Dex hast du, Silber? 16. Mhm. So, jetzt muss ich das kurz alles in eine Form bringen. Jesus Christ. Also, der. Ach so, ich habe den Saving Throw geändert. Ja, es gilt für den gesamten Spell. Also er muss immer einen Intelligence, einen Charisma-Check machen, mhm. Ja. Oder Your Discretion, also es ist so würde ich es lesen. Wenn ich das für eins für den Spell ändere, ist das für alle Effekte des Spells, würde ich sagen. I guess. Ja. Klingt das logisch. It's your thing, so I guess, yeah, sure. Das hat es gemacht, yes, dann. Gut, dann ist Teil dran. Nein. Was? Silbern ist dran. Silber ist dran. Jesus Christ. Hä? Mach ich ja. Wie weit stehen wir von denen entfernt? Wie weit ist es bis zum Du bist der Ork. Boy. Der Ork steht bei 50 Fuß. Pi mal Daumen. Ja, Manu, das ist die stehen so schön beieinander. Ab dem Ork, angenommen, ich würde direkt vor ihm stehen, würde ich mit einem 15-Feet-Cone die drei Wölfe mit erwischen. Wenn du genau hier stehst, also ist die Hand, ist das ein Occupied Space? Herr Beckmann? Da, wo die Hand ist, ist das ein Occupied Space? Yes. Jetzt ist es, da ist die Hand jetzt, direkt vor ihm. Okay. Soll ich da mal hier, nimm doch mal den. Ja. Hm. Da ist seine Hand, die ihn grappelt. Also du kannst quasi hinter der Hand stehen. Also der Cone würde direkt vor den Wölfen quasi verpuffen. Schade. So wie sie jetzt stehen. Dann gehe ich nur vorne ein Stück nach links, so dass ich auf 30 Feet von dem linken Wolf entfernt bin. Gott, Leon, ich beneide dich nicht. Wie viel Movement hast du? 40. Genug. Ja. Und bam bam! Mache ich mit meiner Attack und meiner Bonus-Action zwei Radiant Sunbolts. Do it, please! Ich denke schon wieder, das sind Fische. eine 18 und eine 7. Die 18 trifft, die 7 tut es nicht. Und dann sind es 7 Radiant Damage. Okay. 7. Gut. Vermerkt. Ja, als du aus dem Nichts kanalisierte Sonnenenergie in diesen Wolf hineinfetzt und er sichtlich verwirrt ist, weil er selbst, dadurch, dass er mit magischen Leuten zu tun hat, das noch nicht gesehen hat. Er steht doch da, er hat mich geboxt. Das bringt uns zu Gus, der erstmal versucht, Gus. Diesem Grip zu entkommen. Hier ist nicht auch so der. Which he does not. Okay. Das bringt uns zu Maggie. Der Böse ist ja hier, ne? Der vorne, der vor der Hand. Yes. Ich würde gerne auf 30 Fuß an ihn heran, wenn das geht. 25, 30. Cool. Dann würde ich nämlich einen Sorcery Point einsetzen, um Inflict Wounds von einem Touch Spell zu einem 30 Foot Spell zu machen. Feet Spell. Und Inflict Wounds auf ihn casten, bitte. Was passiert? Was? Ich muss eine Melee Spell Attack machen gegen S. Mit einer 22. Das trifft Easy Beats. Und dann kriegt er 3d10 Necrotic Damage. Ist das eine 9? Ja, oder eine. Das ist eine 9. Das ist eine 9, ne? Ja. Das ist eine 6. Dann sind das 17 plus 6 sind 23. 100. Achso, dadurch, dass er restrained ist. Ich glaube, nee, das ist kein automatischer Crit. Nee, das Autocrit ist nur bei Incapacity. Ja, Incapacity. Cool, habe ich noch Movement übrig, dann würde ich nochmal wieder. Du weißt, wie viel Movement du hast? Du hast jetzt basically 15 Movement. Dann move mich doch mal ein bisschen so in diese Richtung noch. Da? Nee, hier so. Da. Ja, das, was ich noch kann. Wie viel kannst du denn? 30 insgesamt. Ja. Cool. Gut, das bringt uns zu Tai. Ja, ich laufe so weit, wie mich meine kleinen Halblingbeine tragen. nach schräg links vorne, also vor Maggie. Genau. Und während ich dorthin dackel, schwinge ich den Kurzbogen vor meinem Rücken, lege an und channel meinen inneren Anime-Meister und Bogenmaster. Im nächsten Moment seht ihr in eurem peripheren Sichtfeld rosane Blütenblätter zu Boden fallen. Und YouTube-Style. Plötzlich steckt dann Pfeil in der Brust von dem, der auch gerade die Sunbolts abgekriegt hat, von Silbern. Der Boy hier hinten. Das ist nämlich eine 19. Das trifft. That doesn't. Fuck. Okay. Das sind einmal 5 Schaden. Ja, da wo eben schon die Sonnenenergie das Fell gut weggebrutzelt hat und eine gute Stelle Fleisch offengelegt hat, trifft dieser Pfeil nicht nur das Ziel, sondern durchbohrt es vollständig. And he dead. Das bringt uns zu seinem Kollegen, der hier nebenan steht. So ist der einzige Wolf, den wir haben. Wir müssen auch bei Wölfen aufstocken. Hättest du es mal vorher gesagt. Der jetzt sich hier an besagten Mönch direkt ranwurstelt und ihn versucht zu beißen. Mit einer sage und schreibe 16. Die trifft. Und dann gibt es... Eieiei, das ist ja gar nicht mal so gut. Sage und schreibe 5 Piercing Damage. Als der Wolf sich in eben der Faust verbeißt, die eben seinen Kollegen so... Ich hasse es, gebissen zu werden! ...angesenkt hat. Und das bringt uns zu seinem Kollegen, der ebenfalls in Anbetracht der Tatsache, dass sein Kollege jetzt hier schon kämpft. Was hat er? 40, ne? Der so ganz, der sich so ganz bedrohlich hier so hinschlawinert. So ein Schlawiner. Und seine Lefzen zeigt. Gell. Wir kommen zu der Gestalt hier hinten, die in ein langes Cape gewickelt wurde und jetzt in einer großartigen Bewegung dieses Cape einfach zerreißt und sich darunter ein Braunbär entpuppt. Okay. Mit dem man natürlich einfach mal spazieren geht. Hatte doch auch schon eine Bärenjagd. Was ist denn los hier heute? Ist der das? Ist das der Gefreite? Ist das Master Pets? Es holt uns alles wieder ein. Tut mir leid wegen damals. Der noch kaum bevor er sein Cape zu Boden fällt, losrennt und sich ebenfalls auf den wilden Monk stürzt. Erstmal mit einem Biss. Das ist eine nicht-natural 20. Das reicht doch. Und dann gibt es erstmal 7 Piercing Damage. Und danach mit seiner Pranke nach dir schlägt. Ebenfalls mit einer nicht-natural 20. Ui. Snake Eyes. Ja, 4 Schaden. Für 6 Damage. Für 6 Slashing Damage. Falls das wichtig für dich ist. Genau, der andere Wolf ist tot. Das bringt uns wieder zu eben dem besagten angegriffenen Mönch. Nee. Ich war noch nicht dran. Du bist dran. Stimmt. Ich gehe so. Ich stelle mich neben Maggie. So, alles klar. Und dann kriege ich nochmal einen Intelligence Saving Throw von dem Orkmeister da hinten. Mhm. Das ist eine nette Tourney. Dann kriegt er nur die Hälfte an Schaden. 4. Bludgeoning. Jo. Aua! Nein. Er würde gern schreien, aber die Hand drückt seine Kinn. Man hört noch so ein leichtes Orklachen, wie man es so. Ja, genau. So durch den Stoßzahn. Das bringt uns jetzt aber zu dem Mönch. Ich boxe den Wolf. Okay. Die beiden. Das ist der Wolf, das ist der Bär. Das ist der andere Wolf. Okay. Ich boxe den Wolf mit meiner Action. Ja, 7. Das trifft nicht, und als er dir geschickt ausweicht. Benutze ich einen Keypunkt, um als Bonus-Action zu dodgen. Okay, you do that. Das bringt uns zu Gast, der immer noch mit dieser Hand ringt. Und eine 12er. Oh, dann ist das auch wieder durch. Das bringt uns zu Maggie. Maggie nimmt den Bären ins Visier, denn der Bär ist offensichtlich ein Biest und Favorite Enemy, deswegen kriegt er jetzt den Arsch versohlt. Mit einem Pfeil. Kriegt auf jeden Fall schon mal einen Psychic Damage, weil du ihn Biest genannt hast. Er ist eigentlich ein sehr freundlicher Bär. Sieht man ja. Wow, das war aber gefährlich gerade. Das ist eine 22. Das trifft. Und das ist ein D8 Piercing Damage. Und das sind 3 plus, warte, was krieg ich drauf? Dex, ne? Ja. Dann sind das 7 Damage. Siehst du, ich wusste doch, ich habe was vergessen. Gib mir mal einen Perception Check. Ja, das ist eine 20, nicht natural. Mhm. Als der Bär sich bewegt hat, hast du das Gefühl gehabt, dass dieser Bär eigentlich kein Bär ist. Sich sehr unbärig bewegt hat. Das sind 2 kleine Bären, die offen sind. Das sind 2 Halblinge, die sind Kinder, wenn sie ein Bär. Relativ unbeholfen, aber in der Primal Ferocity seiner Attacken doch sehr bewusst. Aber so dieser Bewegungsgrad war sehr menschlich, sehr schwummrig am Anfang. Als wenn sich jemand erstmal daran gewöhnen müsste. Achso, ist er denn ein Biest? Weil dann kriegt er noch +2 Damage, habe ich ganz vergessen. Ist der Bär ein Biest? Ja, Bären sind Biester. Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich ja. Ja, der hat sich gerade sehr komisch bewegt irgendwie. Ich weiß nicht, ich hätte mal Dispel Magic lernen sollen in meiner Eremienzeit. Ja, schade. Hätte mir einigen Ärger erspart, ehrlich gesagt. Ja. Schade, aber ja. Okay, gut zu wissen. Sage ich und rücke mir meinen falschen Bart zurück. Du versteckst das eine Band noch so. Das bringt uns zu Tai. Ich fange an, auf Silbern loszulaufen und ziehe mit der linken Hand eines meiner kurzen Katanas von meiner Seite. Und steche ihn ab. Und steche ihn ab. Das ist der Bushido-Weg. Du musst ihn voll sterben. Und slide zwischen seinen Beinen durch. unter den Wolf und verpasse ihm einen ordentlichen Schlitzer unterm Bauch. Und okay, dann packe ich mit meiner rechten Hand sein Vorderbein, um dann quasi die Kurve zu kriegen. Und dann zwischen dem Wolf und dem Bär wieder raus. Alter, ey. Das ist nur für Flavor. Also geil. Technisch das. Nein, mir gefällt der Typ. Sag erst mal. 10. du rutscht super galant unter dem Mönch vorbei, vor dem ich gleich noch einen Acrobatics-Check bekomme. Und wie du dann unter dem Wolf drunter durchslidest, um ihn zu stechen, macht dir deine Größe allerdings sehr zu schaffen, weil deine Armreichweite einfach nicht groß genug ist, um vom Boden aus das Wolf zu reiten. Verdammt! Mit gezücktem Schwert rutschst du einfach unter diesem Wolf so lang. So, du rasierst vielleicht so 2-3 kleine Härchen so ab. Aber du triffst den Wolf halt nicht. Damn it. Okay. Dürres Vieh, ey. Aber sah gut aus. 17. Applaus aus dem... Du hörst die Schritte eines Halblings von hinten und ahnst schon ungefähr, was er vorhaben könnte und schaffelst so deinen Fuß so ein minimales Stück zur Seite, aber es ist genau so viel Platz, damit dich dieser kleine Halbling nicht doch tatsächlich hart umgerätscht von hinten. Das bringt uns zu eben jenem Wolf, dem nicht entgangen ist, dass ein vermeintlich sehr leckerer Snack gerade unter ihm durchgerutscht ist und ihn ein bisschen am Bauch gekitzelt hat. Und sich mal... Er legt sich auf den Rücken und versucht... Und sich weiterkrauen lassen. und versucht mal ein Stück von diesem Halbling zu snacken. Mit einer 13. Trifft nicht. That's that. Was uns... Ich habe einen Charakter ausgesucht, der einfach nicht angegriffen wird. Ich auch. Finde ich aber gerade ganz gut. Ja. Nee, das kriege ich. Genau. Das bringt uns zu dem anderen Wolf. Mhm. Der... 1, 2, 3, 4, 5, 5, der jetzt hier zu dem Schaf rennt. Und das sich snackt. Und dann mit Schaf ein bisschen... hier so abseits des Weges versucht, sich seinen Weg zurückzubahnen. Das führt uns zu Bären, der den dodgenden Mönch angreift. Und sehr wahrscheinlich nicht trifft mit dem Biss, aber vielleicht mit... Oh, das ist eine Natural. Auch nicht. Das führt uns zu Vairangi. Vairangi. Geil, das ist kein Concentration Spell. Wie cool ist das denn? Ich caste Grease unter dem Wolf. Grease? Und unter den Wolf, der wegläuft mit dem Schaf. Okay. Geil. Also direkt. Ja. Ich kriege einen Dexterity Saving Throw. Das ist ja die Grease jetzt. Oh, gut. Das ist eine 10. Das bleibt nicht, er fällt hin. Ja, er fällt hin. Plopp. Nice. Lässt er das Schaf fallen? Weiß ich nicht. Musst du wissen. Warte. Nee, tatsächlich nicht. Er macht zwar, es ist so ein bisschen diese klassische Szene, jemand, der aufs Eis geht und einfach erstmal so, du siehst einfach Extremitäten, wie sie halt im schnellen Bewegungswechsel hier und da und überall sind. Und er dann aber basically nach vorne fällt, also mit allen Vieren von sich gestreckt. Das Schaf immer noch mal, basically das Schaf so ein bisschen unter seinem großen Kopf einfach ein bisschen zerdrückt. Es macht so diesen klassischen Quietscher-Geräusch. Genau. ich überlege gerade, ob ich noch was mache. Nö. Gut, das wird uns zu dem Mönch. Wie weit bin ich von diesem Wolf, der das Schaf gepackt hat, entfernt? 30 Fuß. Sehr gut. Ich schaue dem Bären in die Augen. Schiebe einmal kurz rüber und schieße einen Radiant Sunbolt. Jesus Christ! Auf den. Wie cool! Wolf mit dem Schaf. Do it! So, 13. Hat das, war das Advantage, weil der Prone liegt? Der liegt Prone auf mich. Nee, ne? Disadvantage leider, weil der Prone liegt. Ah, okay. Da war ja was. Ja, sorry. Dann keine Natural 20. Es bleibt bei der 13. Die trifft gerade. Okay. Shit. Das sind 6 Radiant Damage. Und ich nutze einen weiteren Keypunkt, um zu dodgen. Wenn es Fire Damage gewesen wäre, hätte ich gesagt, dass das Grease anfängt zu kochen oder zu brennen. Das arme Schaf. Oh, stimmt, der Schaf liegt ja da drin. Ups. Ja, das wäre dann halt blöd gewesen. Das bringt uns zu Gast, der immer noch mit dieser Hand kämpft. Hat er vielleicht seinen Meister darin gefunden? Das ist eine 18. Hey, jetzt hat er es geschafft. Als er die Nein, Hand. Die bleibt da. Okay, als er die Hand einfach nimmt und einfach. Und sie ein bisschen auf Intelligence ist, müsste sie eigentlich überreden, sich loszulassen. Das ist total unlogisch hier. Und es ist ja Charisma. Er fängt an, die Hand sehr merkwürdig erregend zu streicheln und die Hand lässt automatisch von ihm. Oh, ihm gefällt das. Okay. Das ist das Ende seiner Runde, ne? Ja. Gut. Then that's that. Das bringt uns zu Maggie. Maggie castet Shatter als Careful Spell und schützt die zwei Guys da und macht quasi den 10-Fuß-Radius Sphere. Alle da drinnen. Constitution Saving Throw, please. Willst du ihn auch, ne? So ungefähr. Alle. Da. Bis auf das Schaf. Was bist du? Du willst auch die hier? Ja, ja. Das Schaf ist da. Ja, ja. Deswegen sag ich alle, bis auf das Schaf. Naja, und den Wolf, der da liegt. Ja. Da liegt auch euch. Also die drei kriegst du... Ja, ist 10 Fuß 4, habe ich ja gesagt, ist das, ne? Ja, ja, ja. Haben wir bei Advantage, oder... Nee, ihr habt quasi direkt am Moment. Ihr kriegt ja trotzdem. Nee, du kriegst tatsächlich. Du kriegst entweder den Wolf und Gas oder den Wolf und den Bären, aber du kriegst nicht alle rein. Pass auf, dann mache ich Careful Spell. Das ist scheiße. Careful Spell ist eigentlich kacke, weil die nur den Save schaffen und dann trotzdem den halben Damage hernehmen. Kannst du es nicht sogar so platzieren, dass es uns gar nicht trifft? Also alle kriegst du wahrscheinlich hier nicht rein. Ist wie schade, dass du dann quasi hier umsetzen kannst. Hm. Nee, pass auf. Ich werde doch das Schaf einfach, oder den Wolf da bei dem Schaf anfeuern mit meinem Pfeil. Oder ein Shearing Arrow, also. Ja, ein Shearing Arrow. Okay. Mit Disadvantage bei der Prone liegt, war das so? Ist das bei Fernen so? Ja, dann war was. Ja, wenn die Kreatur im Prone liegen und den mit Nahkampfwaffen angreifst. Ja, dann ist es eine 15. Das trifft. Ha. Dann sind das 9 Damage. Als der Wolf, der gerade sehr kläglich hingefallen ist, erst ein bisschen Sonnenfaust und einmal mehr einen Pfeil abbekommt und kläglich dahin verreckt, wie es sein Kollege schon getan hat. Irgendjemand ein Radiergummi dabei zu verwenden. Mega. Da. Das bringt uns zu dem kleinen Ninja-Halbling. Als die drei zwischen den Hinterpfoten des Wolfes wieder hervorlugt, schafft er es irgendwie aus dem Sliden wieder ins Rennen zu kommen. Aber das ist mit so kurzen Beinen tatsächlich relativ leicht möglich, wenn man das lange geübt hat. Und in der Drehung zieht er jetzt mit seiner rechten Hand sein zweites kurzes Katana und beginnt einen Wirbelwind des Todes. Also ein Wakizashi. Wakizashi. Oder ein Tanto. Das ist eine 17 und eine 23. Die treffen beide. Das sind aber insgesamt 14 Slashing Damage. Uiuiui. Als der Wolf, der dich vorhin ein bisschen fast schon grinsend angeguckt hat, nachdem dein cooler Move nicht funktioniert hat, nun einfach in einem Wirbel von Klingen doch einsehen muss, dass er gegen den Snack, den er so gerne hatte, doch keinen Stich sehen wird. Wolf auch. Genau, ne? Das sind die Wölfe, die sind alle Matsch. Und dann bewege ich mich nochmal an Wolf und Biest. An den Ork heran. Den Ork. Den Ork, das ist der Ork. Das ist der Ork. Ork, Bär, drei Buchstaben. Das bringt uns zu dem Bären, der jetzt einmal mehr diesen Mönch boxt, der glaube ich immer noch dodgt oder wieder dodgt. Der schon wieder dodgt. Schon wieder dodgt. Guckt ihr doch mal, was wir haben. Das ist trotzdem eine 20 für den Biss. Nein, Bär. Und eine 7 für. Eine 8. Für die Kralle. Okay. Aber den Biss kriegst du. Ein Angriff. Ich sage und schreibe. Ui, 12 Damage. Ei. Und ich liege. Oh. Oh, nice. Du der, liegst. Man kann ihn so hinlegen, dass er genau auf dem Mantel so. Oh. Nice. Das ist ja nicht so gut. Ja, als der Bär jetzt einen merkwürdigen Surge von Energy bekommt und sich anfängt, auf die Brust zu trommeln. Ist das eigentlich ein Affe? Eigentlich ein Gorilla? Das ist ja weird. Das ist ja komisch. Yeah. Das bringt uns zu Valhangi. Ich kriege einen Charisma Saving Throw von deinem Ork. Das ist eine 17. Dammit. Schade. Ja. Als was auch immer du tun möchtest, einfach an ihm verpufft. Ne, also die Hand hat ihm mehr oder weniger hinten auf die Schulter geklopft und wollte ihn wieder greifen. Er hat sie einfach wieder sanft gestreichelt. Ja. Und sie war so direkt so. Ich schlender mal so, ey, ich guck mal, was dieser Körper aushält, ja? Deiner und oder seiner? Meiner. Ich geh zum Bären. Und einfach nur so. Ey. Also das war's. Hast du eine Banane dabei? Gut. Ja, du stachelt den Bären an, gleich richtig zuzuschlagen. das bringt uns zu dem Mönch. Ich bekomme einen Death Saving Throw von dem Mönch. Der erste ist bestanden. Nice. Dann ist der... Darf ich dem Schaf noch zu? Er bleibt, wenn das, falls der Spell noch wirkt. Du merkst immer noch, es scheint eine sehr, sehr, sehr potente Schriftrolle gewesen. Bleib einfach drin stehen, der passiert nichts. Jeder, der versucht dich, du kennst den Spruch. Du siehst ein auf der einen Seite sehr beängstigtes Nicken, weil er gerade im Begriff war, von einem Wolf weggeschleppt zu werden. Und auf der anderen Seite wieder diese klassische... Dieses arrogante so, ja, oh mein Gott, ich weiß, ich bin Zauberer. ja, das bringt uns zu Gast, der sich jetzt, der jetzt ein unfassbar großes Großschwert zieht und sich in ein Duell mit dem Halbling begibt, den er anscheinend mit vier Köpfen überragt. Und nach dir haut. Das ist allerdings nur eine 13. Das trifft wieder nicht. Und dich jetzt einfach durch seine Stoßzähne anpustet. Wow, wow. Ganz sanft wahrscheinlich und ein bisschen sexy. Oh Gott. Auf die Entfernung ist das schwierig. Das bringt uns zu Maggie. Yay! Yeah. Ich möchte mit möglichst nah am Rand rüber kraxeln zu Silbern. So off the road? Ja, so dass ich ihn angrapschen kann. Du kannst ihn da angrapschen. Dann grabbel ich ihn ein bisschen an und dann kriegt der Cure Wounds von mir. Yeah. Und zwar bekommst du ein D8, der wo liegt? Hier. Hier ist mein D8. Das sind 7 HP. Only for you. Als Silbern die Sonne einmal mehr erblickt. Und das. Dann möchte ich wieder zurücklaufen. Bleib wieder so. Elegant! Das bringt uns zu dem Halbling-Samurai. Hey. Tai weicht dem Überkopfhieb des Orks mit einem lässigen Sidestep aus und nimmt auch gleich die Energie, das Momentum des Sidesteps mit, um sich zwischen den Beinen des Orks durchzudrehen und wieder den Wirbel mit des Todes zu machen. Sagt er auch dabei, ne? Das ist halt Anime, du musst die Attacke programmieren, die du auf dir ausführst. Das sind 2x eine 16. Die treffen beide. Das sind einmal 19 Slashing. Wow. Als ich dann hinter ihm wieder zum Stehen komme und hoffentlich seine Kniekehle durchgeschnitten. 19, ja? Ja. Minus 20 plus 1. Schrei mich. Nicht an. Du bist ein Mathematiker. Minus 20 plus 1, okay. Quick Math. Quick Maths. Warhammer. Der zweite. Das bringt uns zu dem Bären, der dem nicht entgangen ist, dass dieser Mensch gerade irgendwas mit sich hat machen lassen, aber dass das Augenzwinkern vielleicht nicht gesehen hat, aber das hörbare Und er ist kein Fan von Dressur und erinnert ihn immer an Zirkus. Ich glaube, er war ein Pferd. Oder ein Hund. Und er dich jetzt. Oder eine Katze. Und jetzt nach dir beißt. Ja, soll er mal. Allerdings nur mit einer 14. Das trifft. Oh. Und dann. Nee, warte, Bullshit. Also ich habe eigentlich ich habe die Robe an. Ja, plus Dex, trifft. Okay. Und dann direkt danach noch mit der Klaue nach dir schlägt. Mhm. Allerdings nur mit einer 10. Das trifft nicht. Da. Aber das sind immerhin stolze 11 Piercing Damage. 11? Ich benutze Stone's Endurance. Okay. Möchtest du der Publikum erzählen, was ist passiert? Er beißt mich hier in die Schulter. Ich drück das wieder weg und so. Und die Bissmarken ploppen einfach so wieder raus. Geil. Davon, ich krieg immerhin nur 11 hat er gemacht. 5 krieg ich ab. That you do. Ich muss mach einen Concentration Check. Den ich schaffe. Sweet! Cherry. Das bringt uns zu. Okay. Zu dir. ich guck so an den Bär vorbei. Ich krieg nochmal einen Intelligence-Check von Gas. Einen Charisma-Check von Gas. Das ist mein Saving Throw. Das ist deine 9. Das hat nicht geklappt. Er kriegt 2d6 und ist restrained. 8. Wieder so. Minus 10 plus 2. Entschuldigung. Get fucked. Ja, als Gas sichtlich angeschlagen ist und irgendwie zurückgehalten und doch irgendwie gestützt von dieser Hand wird, die ihn wieder greift. Naja, er ist restrained, das heißt. Ja. Die Hand ist auf der Schulter. Wenn ich eigentlich nie im Nahkampf bewege, gehe ich einfach weg. Aber du bekommst eine Attack of Opportunity von dem Bär. Ja, natürlich. Der sich, das ist eine Not Natural 20. Oh als, ja, das trifft. Als er nach dir versucht, einen Wachs zu geben. für sage und schreibe 9 Slashing Damage. Okay, cool. Quick Maths? Ja. Plus 10 minus 1. minus 10 plus 1. Ich mach kurz mal meinen Constellation Check. Natural 20. Okay. Ich gehe wieder so zurück. Ich glaube, er war noch kein Pferd. Und ich will wieder, genau, ich gehe wieder neben Dingsy. Dingsy! Neben Maggie. Nächstes Mal nenne ich mich Dingsy, nur für dich. Das bringt uns zum Seebahn. Wie angeschlagen sieht der Bär aus? Der Bär sieht tatsächlich gar nicht so angeschlagen aus. Okay, der ist noch relativ intakt. Steh ich auf. Staub ab. Klopf ihm mal auf die Schulter. Und hau ihm ins Gesicht. Do it. Ich möchte gerne seine Bewegungen genau beobachten, bitte. Die von den Bären? Ja. Okay. Mit einer 22. Das trifft gerade so. Das sind 6 Bludgeoning Damage. Mhm. Und ja, dann benutze ich einen weiteren Keypunkt, um zu dodgen. You do that. Ja, du boxst den Bär, als du ihn antippst, ist es direkt so dieses, hör, was denn? Es fliegt ein bisschen Spucke, es fliegt ein bisschen Blut. Er schüttelt sich kurz. Ein Zahn? Nein. Noch nicht. ja, aber er sieht immer noch sehr sturdy aus. Dafür, dass er da mitten im Getümmel quasi war. Das bringt uns zu Gast, der erstmal guckt, ob er die Hand wieder wegharassen kann. Was er nicht tut. Das bringt uns zu Maggie. Wenn ich diesen Bären jetzt die Runde genau beobachtet habe, sehe ich ein neues Tier vielleicht in ihm, das einem Affen ähnlich sein könnte oder so? Nicht? Gar nicht? Okay. Dann kriegt er jetzt einen Pfeil in den Kopf. Daddy does. Okay. Or does he? Probably not. Das ist eine 11. Das trifft. Oh, geil. Natural Armor. Das sind 5 Damage. Ja, der hat wahrscheinlich ohne Ende HP. Mhm. Jetzt möchte ich gerne meine Konzentration die ganze Runde darauf haben, wie er sich bewegt. Okay. Er kommt gleich zu dir und zeigt dir das. das bringt uns zu... das bringt uns zu Tai. Achso! Hm? Ich hab was... Ja, ich war doof. Alles gut. Er ist ja nur restrained. Tai steht ja direkt vor ihm, hätte ja eingreifen können. Das er hat vergessen. Aber seine Runde darauf verwendet, sich zu befreien. Achso, ich dachte, er kann das einfach am Ende der Runde machen. Nein, er muss seine Runde darauf verwenden. Also, das ist also... Das ist einfach, du bist restrained. Also, hier, to break out, the restrained target can make a strength check against your spell safety. Ah, okay, ich dachte, ja gut. Dann habe ich, ja gut, alles gut. Ich dachte, das ist obwohl, so dieses... Ja, es steht nicht, dass er die Runde verliert. Das ist so, sonst steht immer so, at the end of its turn. Das wäre so. Steht da halt nicht. Ja, egal, wir haben es jetzt so gemacht. Es ist so. Okay. Tai. Nächstes Mal boxt der Tai. Wendet sich vom zum Gehen ab und schießt sein großes Gitter. Und ja, hoffentlich sieht man nun einen Sprühregen aus dem Skalp natürlich, so hoch wie er kommt. Niemand das versteht. Muss ein wahnsinnig langes Schwert sein. Wie er das schafft. Es ist eine Natural 20. Springt. Ja, hast du schon gesagt, wie du es machen möchtest. Und das sind einmal 14 Slashing Damage. That is enough. Es passiert genauso, wie du sagst. Diese Blutfontäne ist genau eine Sekunde lang, als der Earthen's Grasp diese Wunde sieht und direkt erstmal bedeckt, um den schönen Steinweg nicht noch weiter zu beschmutzen. Ja, und dieser riesige Ork einfach in sich zusammensackt. Erst auf die Knie, dann nochmal so ein leichtes Grinsen aufweist und dann einfach... Eigentlich müsste er gehalten werden von der Hand. Eigentlich ja, aber sie ist damit bereit, diese Wunde festzuhalten und fällt quasi mit ihm einfach runter. Ja, that's that. Nimmt Tais Gang wieder Geschwindigkeit auf und er verpasst dem Bären noch einmal von hinten einen Schnitt. Do it. Mit einer 19. Das trifft. Yes. Und das sind 10, yes. 10 Slashing Damage nochmal. Runde. Letzte auch schon als der Bär sich jetzt umdreht und sich denkt, what? Du guckst genau, wie sich ein Bär umdreht. Das ist das, was du siehst. Weil dem Bär gerade der Rücken aufgeschnitten wurde. Der jetzt der wütend ist und den kleinen Halbling angreift. Sehe ich in der Wunde vom Rücken ein anderes Nein. Tier? Der Biss ist eine 21. Mhm. Das trifft. Und die Kralle trifft nicht. Aber der Biss ist, sage und schreibe, 12 Damage. Als er sich wirklich mittlerweile sehr, sehr, sehr schwermütig dennoch ruckartig umdreht und seine letzte Kraftreserven aufweist, um dir diese, um sich ein bisschen an deinem Fleisch zu laben. Das bin jetzt so Weirangi. Ich guck mal, ob er brennt. Ja, gute Idee. Firebolt. Do it. Das ist eine Nummer 10. Nee. Die 10 trifft nicht. Nee. Die Elf hätte getroffen. Als er eigentlich mit dem Rücken zu dir diesen Fireboard gar nicht kommen sehen kann, aber mit einem kurzen Schwächeanfall ganz kurz auf ein Knie geht. Und Gott sei Dank das Überteil. Ja. Und auch wie Teil Schwertfunden so ein paar Haare kurz mitnimmt, aber den Bären quasi verfolgt. Okay, ich guck gleich nochmal nach. Warte, vielleicht kann ich ja auch. Das benutzt zu dem Mönch. So, jetzt kriegt er eine Packung. Ich greife ihn dreimal an. Jesus Christ. Flurry of Blows. Der Keypunkt dafür. Also, eine 10. Eine Natural 1. Drauf. Und eine 19. Immerhin. Immerhin. Der Schied ist alle gemessen. Ha! Ja, gut, dann sind das immerhin 7 Bludgeoning Damage. Nein, das sind 4 Bludgeoning Damage. Echt? Echt. Ja, gut. Dann steht er doch. Ach ja. Dann mache ich ihn nur kalt. Ja. Das bringt uns zu Maggie. Cool, ich mache ihn kalt mit einem Ray of Frost. Mit einer über 11. Auf jeden Fall. Ja, dann trifft es. Ja. Wenn es auf jeden Fall über 11 ist, dann trifft es. Ja, es ist eine 10 und ich kriege da plus 6 drauf, also über 11. Und das sind 3 Cold Damage. Das sind 2 mehr, als er noch hat. Deswegen habe ich ihn kalt gemacht. Wow. Als der Bär sich von dieser Fury of Blows so ein bisschen erholt und gerade zum Gegenangriff ansetzen möchte und einfach in seiner Bewegung eingefroren wird, ihn die Kälte durch Mark und Beine zieht und er so langsam durch die Sonne wegschmilzt. Weil es ist ja ein wunderschöner Nachmittag. Ich lasse Grease natürlich fallen. Schaf's wieder frei. Aber voll dreckig. Die einer läuft von uns, direkt zu euch so. Kann einer von uns Prestidigitation? Nee. Ich auch nicht. Wir hätten wirklich eine Pause machen sollen. Der Tag fing so gut an. Wer war das jetzt? Meh. Ja, das war Gas. So seine größte Errungenschaft an Wächter. Das war die größte Errungenschaft an Wächter? Echt? Cool, dann gehen wir da jetzt hin und hauen wir aufs Maul. Ja. okay. Du siehst aber nicht so gut aus. Und der Bär? Der war komisch. Der Bär war komisch. Noke ist sehr paranoid geworden und hat sich ein paar Wächter angelacht, die er unter gutem Vorwand und guter Bezahlung zu sich gelockt hat. Und was danach passiert ist, könnt ihr euch denken. Also waren das Menschen? Wahrscheinlich vorher. Der Bär auf jeden Fall. Ach. Doch kein Googler. Doch kein Affe. Ich hatte nämlich vor, meinen Pfeil in eine Banane zu verwandeln und dann auf ihn zu schießen. Aber Affen, aber man hätte den dann nicht gefressen? Dann hätte er ihn in den Mund. Oh. Aber Affen habe ich auch, Affen habe ich auch gesehen. Also vielleicht hat er es da gelernt. Aber auf jeden Fall wenn wir mal gegen einen Affen kämpfen, ja. Wenn wir mal eine Affenjagd machen, ja. dann überlege ich mir das nochmal. Großer Abwechslung. Gut, alles klar. Ja, jetzt sind wir ja leider schon mittendrin. Nein, können wir jetzt nicht mehr sagen, ne? Nee. Ah, wie schade. Ja, wir könnten. Also wir können auch, ich denke, das tun wir nicht. Gehen. Aber irgendwie, nee. Gehen wir da jetzt hin? Vielleicht können wir dort Urlaub machen, also ja. Also. Das Haus ist alles sehr schön. Auf Pause. Kurze Rast? Wäre ganz vernünftig. Kurze Rast? Ja, ich habe heute auch noch kein Kraut geraucht. Das wäre ganz vernünftig. Zumindest eine halbe Stunde. Sagt das jetzt der Halbling oder Jules? Der Halbling. Ja. Ja, ach. Von mir aus, ich muss nicht, aber Ihr könnt ruhig. Und ich lieg bereits da am Wegesrand schon. Auf einer Grünfläche. Und meditiere mal wieder mit allen Vieren von mir gestreckt, so wie ich halt das auch mache. Das Schaf grast um deinen Körper herum. Ich möchte Gras aufsammeln und daraus einen Korb flechten. Für das Schaf? Aus Gras? Aus Gras. Mit Garn. Das kannst du mit Kiefernadeln oder mit Gras. Also ich dachte, du willst nur aus dem... Also nein. Du hast kein Garn, ich dachte, du willst jetzt nur aus dem Gras flechten. Nein. Mit Garn. Flechte ich einen Korb für das Schaf, damit er seine Schriftrollen erreicht. Gib mir mal ein Slide of Hand Check. Eine 6. Es ist ein Fingerhütchen. Reicht, ja. Ja. cool. Darf ich auch einmal das Verlegung? Hier, abgekriegt. Hier, du darfst dieses Kreuz bei mir auch weggradieren. Ja, danke. Da habe ich mich den ganzen Tag drauf gefreut. Cool. Ja, dann kann ich die ja schon mal wegnehmen. Wenn ihr gerade am Resten seid. Und dann hole ich mir die wieder. Nächste das habe ich auch schon wieder zurück. Was ist das denn? Ich mag Gehängste. Short Rest Sachen. Okay. Ich will doch wieder Warlock spielen. Und einen Stift für mich. Das ist so geil, wenn man beim Warlock einfach bei einer Short Rest seine Spare Slots wieder kriegt. Ich möchte das auch. Wie sieht das aus, Junge? Wir haben ja immer Sachen gejagt. Ich habe noch nie Sachen, die einfach nicht weggelaufen sind. Gejagt? Gejagt. Das ist wahrscheinlich einfacher. Ja, aber das heißt, er weiß wahrscheinlich, dass wir kommen, obwohl eigentlich nicht. Wenn ihm niemand Bericht erstattet. Ja, schleichen wir uns ein. Klopfen wir. Wir lassen dich klopfen. Also wir klopfen an und dann sagen wir, hey, das war nicht cool. Hey. Und verwandel den ins Gesicht. Okay. Bitte gib ihm doch seinen Stock zurück. Er ist kein Fisch. Das wissen wir nicht. Das müssen wir. Oh. Dann hätte der Bursche aber ein Problem. Ah, einer von uns müsste sich diesen blöden Stab holen. Und ihn in einen Fisch verwandeln. Natürlich. Dann kannst du ihn boxen. Und es wäre witzig. Mhm. Und köstlich. Mhm. Was wäre das für eine Genugtuung? Ich bin Vegetarier. Ich nicht. Diesen Fisch wirst du essen, da wirst du Bock drauf haben. Na gut, ich probiere ihn mal. Heute könnten rein theoretisch auch aus ihm eine Karotte machen. Oder einen Grasfisch. Ein Karottenfisch? Okay. Ich will einen Fischboxen. Hast du in der Arm diese kleinen Kroketten gesehen, die aussehen wie Dinosaurier? Ja, so einen könnten wir draus machen. Die sind wundervoll. Es gibt auch die mit Smileys. Oh. Die sind noch ein bisschen knusprig. Ja, ich finde die Dinosaurier besser. Gut. dieser grausame Stab. Sein Feind einfach in sein Lieblingsgericht verwandelt. Spaghetti Bolognese. Das geht auch ohne Stab. Ja, ohne Fleisch. Ja, wenn ihr dann soweit seid, dann würde ich euch dahin führen. Ich würde so gerne. Soll ich dich tragen? Ach. Ich habe mich ja ein bisschen dran gewöhnt. Es ist nicht schön, aber... Ich mag den, wie sagt ihr, Fluff? Ich würde ihm so gerne Glöckchen umbinden. Ja, ich... Versuch es. Was willst du machen? Mich mal aus seinen großen Augen anschauen. Also. Ich würde dir geschickt mit einer fassenden Schuld-Twenty. Ah ja, ich hatte vergessen. Diesmal hat er aber auch, diesmal hat er nicht nur einfach so die Vorderseite des Schildes, sondern ein bisschen Horn mitbenutzt. Mhm. Ich möchte ihm diesen Fingerhut auf einen seiner Hörner setzen. Als Schutz. Okay, also zur Dimension. Dein Fingerhut ist so. Sein Horn ist so. Das klappt doch, passt doch. Hä, ist das so ein riesiges Schaf? Was ist los mit ihm? Er hat halt riesige Hörner, er ist ein richtiger Bock. Aber solche Hörner? Er ist ein Zauberer. Das hat sich mit manifestiert. Einen großen Penis. Er hat einen kleinen, den er kompensieren muss. Ach so, vielleicht. Mit großen Hörnern. Ihr macht euch also auf den Weg entlang. Es ist tatsächlich gar nicht sehr weit. Wie trägt er diese Hörner? Als so langsam die grünen Wiesen, als ihr die grünen Wiesen ein wenig hinter euch lasst und wieder in ein eher bewaldetes Stück kommt, braucht ihr nicht viel, um direkt am Weigesrand zu sehen, dass da ein paar Blätter schon weggetreten sind, auf denen das Schaf auch ins Dickicht verschwindet und euch mitnimmt durch das Dickicht des Waldes. Und wo wir gleich ankommen, das sehen wir nach der Pause. Yay! Wie wäre es, wenn wir um 5 nach? Da sehe ich uns. Ich könnte es nicht eine Maggie-Message sein? Heute? Eine Maggie-Message! Message! Abos! Es gibt neue Abos! Und zwar gar nicht so unviele. Und zwar unser lieber TK, der ja schon sehr, sehr lange dabei ist, nämlich ganze 30 Monate, Jesus hat Christ. Abonniert! Hallo, Kinder. Ist das eine 30 oder eine 5? Eine 30. Dankeschön. Aber super geil. Den Namen habe ich auch schon zu oft vorgelesen. Und mit der Nachricht, endlich wieder D&D, auf geht's, abonniert Coppershield zum 16. Danke übrigens nochmal für die großartigen 3D-Drucke. Die habe ich natürlich prompt im Büro liegen lassen vor lauter Begeisterung. Ja. Aber Mann. Ja, Brian kriegt ja eins und das andere ist für Leon und so weiter. Also, ich möchte auch was kriegen. Du kannst, ja. Ich kümmere mich. Nein, alles gut. Hecki, unser guter Hecki, Hecki, der hat ein Abo verschenkt. An wen können wir leider nicht sehen, aber er hat es getan. Also, vielen Dankeschön. Dank dafür. Dann haben wir einen 7. Monat von Pyrocrow bekommen, den ich tatsächlich noch nie gelesen habe. Aber ja, nicht. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Dankeschön. Ich lese das ja auch sonst immer vor. Das stimmt. Den nächsten habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen, aber der ist auch schon 10 Monate dabei, nämlich Ratops. Ratops, ja, auf jeden Fall. Okay, dann bin ich. Hast du mal was gewonnen? Ja, er hat mal was gewonnen. Ich weiß aber nicht mehr was. Aber he did. Ja, hey, also wir verlosen auch manchmal. Also did get it. Sehr gut. Und anscheinend war mein Witz sehr gut, denn Cranky SK spendet 2 Euro in den Shop mit der Nachricht: Sorry, Momo, Finnen ist nicht hier. Ja. Isn't he? You don't know? Ich fand's sehr lustig, den Witz. Ich habe Tränen gelacht. Von den 2 Euro kannst du dir so einen Witz im Ich kaufe mit Eis. Yeah. Eis ist ja gerade ein prävalentes Thema auf unserem Discord. Was es damit auf sich hat. Ich bin gar nicht so der Eisfan tatsächlich. Ja. Genau, das waren wir bis jetzt. Wir gehen in die Pause. Wir sehen uns um 5 nach wieder genau hier an diesem Punkt und werden herausfinden, was es mit Meister Noka auf sich hat. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich bin es. Hendrik Müller, ihr DM für heute Abend. Mit diesem wunderschönen See. Achso, es geht direkt weiter. Nach einem ganz kurzen Fußmarsch durch das Dickicht des Waldes tretet ihr an eine Lichtung heran. Sie ist kreisrund ausgeschnitten und wohl gute 200 Fuß im Durchmesser. Mit dem dichten Wald herum erschleicht euch der Gedanke, dass diese Lichtung keinen natürlichen Ursprung haben kann. Dieser Gedanke wird jäh verstärkt, als euch die große, dicke Eiche in der Mitte der Lichtung auffällt. Ihre Äste und Zweige scheinen auf magische Weise ganz nach dem Willen eines Zauberers gebogen worden zu sein. So haben sich 3 Plattformen gebildet, die sie teilweise noch an der Unterseite abrunden oder gar als undurchdringbare Kuppel obenrum bedecken. Die unterste Plattform schwebt ca. 10 Fuß über dem Boden und wird durch eine astreine Holztreppe mit dem Boden verbunden. Also eine Treppe ohne Ast. Ebenfalls durch eine Treppe mit dieser Plattform verbunden ist die große mittlere Plattform, die gute 20 Fuß über dem Boden schwebt. Am Ende der Treppe findet sich eine Tür ins Innere dieser Kuppel. Auf der anderen Seite der großen Plattform führt eine weitere Treppe noch weiter in die Höhe zu einer wieder kleineren Plattform, die sich ganze 30 Fuß über der Erde bewegt. Auch hier führt eine Tür ins Innere. Auf dem Boden befinden sich zudem noch ein längerer Wohnungsbungalow sowie ein 2 Quadratmeter kleines Holzhäuschen mit einem Herzausschnitt in der Holztür. Neben der Tür hängt ein langer Mantel und abseits des Häuschens spielen ein paar große Affen mit ihren Schwertern, mit einem imaginären Baseball. Ich möchte... Ich muss das mal hier kurz so... Also hier ist... Okay, der ist wohl gerade ein langer Mantel. Ist wohl gerade lang. Gebt mir mal alle einen Perzeptionscheck. Oh. 7. 15. 21. Dir, Maggie, und nach ein bisschen Überlegen auch dir, Vairangi, fällt euch auf. Dieser Mantel in seiner Form, den habt ihr irgendwie schon mal gesehen, vor nicht allzu langer Zeit. Der Bärenmantel. Ich brauche hier nur kurz. So, das ist jetzt einfach mal das Wohnungshäuschen. Okay. Das ist das Klo. Ah, perfekt, wir haben sogar Plattförmchen. Also das ist so, ich sag mal, das ist so die erste Plattform. Okay, ich nehme alles zurück, wir haben nur diese eine Plattform. So, und für den Rest baue ich mal einen Platzhalter. Sie entschuldigen. Soll ich hier was raussuchen? Alles gut. Redet. Macht Roleplay. Okay. Ich schlage ein Rad. Nice. Ich stopfe meine Pfeife. Ich streiche mir durch meinen Bart und der fällt dabei runter. Oh. Was ist mit deinem Bart? Entschuldigung, hier? Boxen in die Luft. Schattenboxen. Okay, wir haben Rollen gespielt. Hammer. Oh, ich habe mir gerade den Hals ausgedeckt. Ohne Bart. Ganz kurz, aber nur ganz kurz. Ganz ich habe gar nichts gesehen. Danke. Bisschen beschämt. Ich habe nicht hingeschaut. Herzlich willkommen zum Modulations-Pack. Modulation-Pack. Okay. Also, dieser Mann... Sollten uns diesen Mantel schnappen? Und dann uns in ihn einhüllen. Und also am besten zwei Halblinge aufeinander. Wir sind nur eineinhalb. Nein, es gibt keine Platte mehr. Nein. Aber es war auch einer der Gedanken, die ich hatte. Ja. Dann ist hier so Plattform Nummer 2. Und hier ist die, das ist so das große Ding. Und dann ist da das noch höhere Ding. Mhm. Herzlich willkommen, ist das Applaus, ey. Brian, bitte bau mehr Zeug. Genau. Nur für diesen Ihr seht so, also die sind relativ freischwebend. Und hier so unter der mittleren Plattform spielen eine Bande von Affen mit ihren Holzschwertern, wie gesagt, mit einem imaginären Basisball. Wie hoch ist diese Plattform, die höhere? Die in der Mitte? Nee, die, wo die Affen drunter spielen. 20 Fuß. Und ist da von unten, ist das einfach so alles aus Ästen geformt? Sind das Bretter? Wie kann ich mir das vorstellen? Nee, also wenn du, gib mir mal ein Perception Check. Ja, klar. Nö. 3, also 1, also Natural 1. Also du siehst sehr viel Braun. Du kannst nicht, so von der, wo du jetzt stehst, kannst du noch nicht so ungefähr ausmachen, was es ist. Du siehst sehr viel Braun. Okay. Und du siehst, was, es ist ja tatsächlich noch, ein bisschen Licht ist ja noch da. Allgemein fällt dir auf, dass, also die große Plattform in der Mitte hat schon so Aussparungen für Fenster, aber ansonsten fällt nahezu kein Licht dadurch. Sag mal, gar nicht inspiriert so von den letzten Tagen und dem Discord-Chat oder so? Wollen wir es anzünden? Einfach? Ja, ich dachte, ich könnte einfach ein großes Loch machen in die Mitte von der Plattform und was darunter fällt, fällt halt auf die Äffchen. Ach, eine Idee. Aber jetzt haben uns die Äffchen getan. Noch nichts, aber es passieren überall Unfälle. Das stimmt. Das ist eigentlich ein Abgang. It is what it is. Wie weit entfernt sind wir ungefähr von der oberen Plattform so? Wo sind wir? Also ich sag mal, ihr taucht jetzt hier quasi so. Da so? So, also hier ist quasi dicker Wald und ihr kommt jetzt hier quasi so. Sind das so, kann ich mir das so, sind das so 60 Fuß so schräg hoch? Lass mich rechnen, so von ihr steht, sind es ungefähr, das sind ungefähr 100 Fuß bis in die Mitte, dann 20 Fuß hoch. Ah, okay. Mehr 80 Fuß, ja, mehr als 60 Fuß. Do the math. Don't do the math. Mhm. Also zu weit weg. Also mehr als 60 Fuß entfernt. Geben wir nochmal einen Perception-Check. 10. Mhm. Dir fällt auf, dass die Affen sind sehr, sehr, sehr toll in ihrem, in ihrer Spielerei. Die sind anscheinend sehr vertieft in dieses Spiel. Also. Wir könnten also theoretisch einen Waschungsangriff starten. Mhm. Oder wir schleichen uns einfach an ihnen vorbei. Wollen wir vorher das Klohäuschen umstürzen? Wir können auch. Kann ich einer von uns von hinten an dieses Klohäuschen ran, sich den Mantel schnappen und dann gehen wir hoch? Können wir auch. Und dann tun wir so, als der Typ, jemand, der den Mantel anzieht, tut dann so, als hätte er die anderen gefangen genommen. Oh. Mhm. Ja? Dann sollten wir vielleicht. Wer holt den Mantel und wer steckt hinterher darin? Ich kann niemand von euch schleichen. Ich kann schleichen, aber. Ich bin auch nicht schlecht im Schleichen, aber. Bei dem hohen Gras hier und so. So ein Schaffell. Ja, der kleine Mann hier doch, bestimmt. Stimmt. Schwer auszumachen. Na gut, dann. Bis gleich. Wir kauen uns jetzt Gras und halten den Rücken frei. Und dann. Ist es eigentlich dunkel? Das hohe Gras ist jetzt hinab. Ganz nicht bummelig, vielleicht 15, 16 Uhr. Okay. Und. Dann. Wie willst du es machen? Willst du es erstmal hier so. Checkpoint so traps. Oder so oder. So oder so würde ich es machen. Also so ein bisschen außenrum, mhm. am Rande des dicken Waldes, den du hier eben schon gefatshamed hast. Und. Jetzt oder du. Ich will ihn nur anspornen. Ich gebe mir erstmal einen Stealth Check mit Advantage, weil wir einen dicken Tumor holen. 14. Mhm. Ja. Der Wald ist ein bisschen ungewohnt für dich. Du bist es eher gewohnt, auf offener Stelle zu kämpfen. Deswegen ist so, obwohl du klein bist, ist trotzdem ein Wald, der so dick ist, muss man sich erstmal ein bisschen durchkämpfen tatsächlich. Vor allem du mit deiner Größe. Da kommt auch so ein Tanto, braucht 2-3 Schläge, um mal so einen Ast zu durchsäbeln. Aber, ich sag mal, es ist hier noch Tisch. Er ist kaputt, schlägt, weil er nicht allein ist. Kann, kann, kann. Erinnert mich an eine bestimmte Situation. So, ja, also du hast, ich sag mal, so, du hast dich jetzt so bis hier. Jetzt war die Geburtsstunde durchgeschraubt. So, also bist du jetzt immer noch im Wald so. Und, das ist das Häuschen und der Mantel hängt draußen an dem Häuschen. Genau, das ist quasi so diese klassische Herzentür und dann daneben so ein Haken. Und weil da drin ist halt kein Platz für einen Bär in seinen Haken. Und der soll ja auch nicht richtig werden. Oh, gespoilt. Dann würde ich jetzt mal ganz besonders vorsichtig mit diesem Häuschen nähern. Und mit diesen Bürger und Mantel snacken. Dann gib mir doch mal einen Snapchat. Ja, ja. Haha. 10. Okay. Mhm. Du machst dich äußerst leise auf Halblingsfüßen zu diesem Häuschen hin. Der Haken hängt ein bisschen hoch. Du versuchst dir irgendwie deine Körper irgendwie zunutze zu machen, um an diesen Haken heranzukommen. Suchst du nach einer Schwarte irgendwie aus der Hütte, wo du irgendwie drauf treten kannst, um irgendwie da so runterzukommen. Ja. Aber es kommt natürlich, wie es kommen muss. Wer ist fertig mit Kacken? Als du eine Schwarte findest, auf der du dich vermeintlich gut abstützen kannst, um den Mantel nicht runterzureißen, sondern so einen kleinen Schubs zu geben, bricht dir diese Schwarte natürlich weg. Und da dieses Haus ohnehin schon nicht so groß ist, ist auch eine kleine Schwarte durchaus eine tragende Schwarte. Was ist eine Schwarte? Speckschwarte. Eine Schwarte ist so ein Holzbrett, was du, also so habe ich das kennengelernt, ist so eine, wenn du so einen Stamm hast, den du quasi in Stücke sägst und dann aber nicht, wo du die Rinde nicht unmittelbar abmachst, sondern so mit anhübsch. Also nagelt mich nicht auf diesem Brett fest. So, ich habe das nur, das hat sich mal auf dem Bau so eingeschlichen bei mir, deswegen. Ich kenne nur Speckschwarte. Die kenne ich auch. Naja, auf jeden Fall, als du diese Schwarte locker trittst, beziehungsweise rausbrichst und sie, wie gesagt, bei einem so kleinen Häuschen auch eine tragende Schwarte ist und das Häuschen einfach in alle vier Seiten einfach, auffällt. Und dieser Bär, der jetzt, er war gerade fertig, aber er steht immer noch in einer sehr kompromittierenden Pose da. Und ich liege jetzt natürlich unter den Schwarten, ne? Also ich habe mich da so versteckt. Ja, er sieht dich auch noch nicht. Okay, das kriegen wir mit, ne? Steht er da und lässt einen lauten, lauten Schrei von sich. Ein lautes Bären. Ich kann es jetzt nicht nachmachen. ja, und er sieht dich erstmal noch nicht, aber das Baseballspiel wird auch jäh unterbrochen. Und erstmal die Affen gucken, erstmal, was passiert ist. Ja, die Affen schmeißen den imaginären Baseball zur Seite, schultern ihre Schwerter, gucken, drehen sich zum Bär um, der natürlich erstmal wild so macht, weil sie nicht gucken sollen, weil er aber für den Moment nehmen sie noch keine Gefahr wahr. Aber sie sind in durchaus einer Alarmbereitschaft. Das wollte ich tun. Ich grabe mir ein Loch. Ein Halblingsloch. Okay. Nein, das ist. Nee, das ich würde es gerne tun, es dauert aber viel zu lange, glaube ich. Ich bräuchte jetzt Self-Check von dir, weil du musst halt auch irgendwie die Arme. Du liegst halt unter so einem Brett. So rückwärts. So. Und du musst dich halt auch. Ja, du musst dich irgendwie. So, wie willst du halt graben, wenn du halt. Ja. Wenn du so machen kannst? Okay. I get that. Ja, ich hoffe, dass meine Rückendeckung zu Hilfe eilt. That's what I do. Okay, das Ding ist auseinandergefallen. Scheinbar haben sie ihn noch nicht entdeckt. Ja. Was meint ihr, sollten wir jetzt einfach drauf los? Oder könnte der kleine Mann es schaffen, sogar noch heimlich zurückzukommen? Ich meine, der Bär wird doch aufstehen irgendwann, oder nicht? Der wird doch jetzt nicht sein Geschäft da zu Ende erledigen. Okay, ich versuche jetzt was. Okay. Bitte sei nicht sauer auf mich, wenn es nicht passt. Oh. Ich zeige auf den nackten Bären. Der nackte Bär. Der nackte Bär. Und schicke ihm eine Message. Wie kannst du es nur wagen, hier nackt umzulaufen? Bedecke dich! Komm zu mir nach oben und bedecke dich! Komm sofort zu mir nach oben! Das ist doch unfassbar! Das ist ja ekelhaft! Meister, nur geduldet sowas nicht! Igitt! Nackte Bären, ich glaub's! Knallt! Du siehst nur er hören! Ja, ja. Du siehst einen Bären, der, wo er eben noch schamvoll verstört war, jetzt noch tiefer verstört ist. Aus mannigfaltigen Gründen, weil er eine Stimme in seinem Kopf hört und vermeintlich auch die Stimme seines Chefs. Und nach seinem Mantel sucht. Gehen wir mal einen Stealth-Check. Das zählt leider nicht. 16. Mhm. So ein paar Holzscheite zur Seite schiebt. Du unter dem Mantel liegst und er den Mantel greift, aber schon mit dem Blick wieder nach oben geht, sich den Mantel überwirft und hochstapft. Habe ich hier einen Bär? Sieht aus wie ein Bär. Als der Bär jetzt hier hoch dasht. Hier die Treppe hoch. Hier die Treppe hoch. So, jetzt finden wir hoffentlich raus, wo der Typ ist. Geht er in die erste oder in die zweite? Also in die erste, zweite oder dritte Plattform? Er geht die erste Plattform hoch, ja. Die zweite Plattform hoch, steht da vor der Tür, die ist offenbar zu. Und jetzt hat er angeklopft. Muss erstmal warten. Okay. Dann würde ich jetzt die Gelegenheit nutzen, erstmal abwarten, bis die Affen den Blick wieder abwenden von dem kaputten Häuschen und dann zurückschleichen zu den anderen. Mhm. Jesus Christ. Ich hab selbst gestartet. Jeez. Das ist eine 14 für den Stealth-Check. Du immer noch unter den Brettern bedeckt. versuchst so ein bisschen durch die Bretter durchzulupen, was die Affen so tun, die jetzt immer noch in der unmittelbaren Nähe des Hauses stehen und sehr, sehr, sehr laut lachen über den Bären und über seinen sehr, sehr peinlichen Abgang. Er ist halt auch nicht einfach gesprintet, er ist halt auch irgendwie noch immer noch durchaus sichtlich berührt davon, mit einem gezogenen Schwanz, Puschelschwanz, hochgelaufen. Als du meinst, einen Moment gefunden zu haben, wo die Affen sich einmal mehr in ihr furchtbares Gelächter übergeben, schiebst du so langsam ein Brett zur Seite. Versuchst ein bisschen unter den anderen Brettern drunter durch, so erstmal Richtung Wald und dann so möglichst wenig Strecke im Freien zu haben. Und als du deine Gelegenheit siehst, machst du einen kleinen Satz nach vorne. Und verschwindest ganz schön weit. Ist der Bär inzwischen... Ja, die Tür ist kurz aufgegangen. Geben wir mal einen Perception-Check. Natural 20. Du hast tatsächlich gesehen, wie über die kurze Gangway hier oben eine Person gehuscht ist. Hier rein. Dann sind ein paar Sekunden vergangen. Dann ist hier die Tür aufgegangen und der Bär ist hinein verschwunden. Und die Tür ist wieder zu. Okay, du hast uns ja gerade erklärt. Ach, da ist er. Du hast uns ja gerade erklärt, was du getan hast, ja, was du mit dem Finger auf ihn gezeigt hast. Ja, klar, Entschuldigung. Ich habe den Bären gesagt, er soll zu seinem Meister gehen. Und anscheinend sind sie jetzt beide... Aber wird er dann nicht gleich erfahren, dass der Meister gar nicht mit ihm gesprochen hat? Erstmal wird es wahrscheinlich einen riesen Krach geben. Der wird halt sagen, oh, ihr habt mich gerufen, es tut mir so leid. Was, ihr habt dich nicht gerufen? Und ich fange an, das so, nein, nein, auf keinen Fall hab ich dich gerufen. Aber doch, ihr habt das doch genau gehört. Das sagt, ich war das nicht. Und die Affen haben mich gesehen. Ah, die Affen, ja. So ungefähr. Das, okay. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Also, wir können die Dings hoch. Okay. Und was mit den Affen? Warum sie ablenken? Ich könnte eine Banane auf sie zuschießen. Ich presse die Digitate eine Banane. Kann ich mit Formatogi G, wie auch immer, einen Haufen Steine in einen Haufen Bananen verwandeln? Ich glaube optisch? Nicht. Nee, ich fürchte nicht. Das ist eher sowas wie Silent Image oder sowas. Schade. Ich kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass die beiden Affen sich prügeln. Ich könnte für einen originalen Affensound aus dem Wald heraus sorgen. Und dann laufen die Affen dahin vielleicht? Nee, ne? Macht keinen Sinn. Was wollen wir machen? Ich könnte Shatter auf sie casten. Vielleicht könnten wir... Hättest du das Geräusch eines... melden Schafes. Ja, das kann ich machen. Ich caste Thaumaturgy und lasse ein Schaf aus dem Wald mähen. Hm. Mäh. Mäh. Kläglich. Gib mir mal einen Persuasion-Check, wie gut dieses Mähen ist. Das kann ich gut. Es ist eine 13. Prophylaktisch ein für die Affens. Von wo kommt das ungefähr? Aus dem Wald. Wo aus dem Wald? Von da, wo wir nicht sind. Hat es, wo, also ihr seid hier? Ja, aber ist das eine Lichtung und da ist überall Wald drumherum? Ja. Dann kommt es von hier. Echt? So weit kannst du es? Das sind 200 Fuß. Oh, warte. Nee, ich kann es nur 30 Fuß machen. Dann kommt das aus dem Häuschen. Da? Mhm. Das ist 100 Fuß entfernt, dachte ich. Dann laufe ich da halt erst hin. Sorry. Du bist da gelaufen, hast du gemacht, bist wieder zurückgelaufen. Ja, du siehst tatsächlich ein paar Monkeys. Ihr seht aus wie Monkeys. wie zwei der Monkeys. Und das mäht da jetzt eine Minute lang rum. Jesus Christ. Oh, warte, da kann man doch. Ich drehe das mal so um. Für die Kamera. Okay, nun schmelzen. Aufgepasst, jetzt gehen die ins Haus rein. Okay, los, yeah. los. Also nur zwei. Wieso? Wie viele Spiele sind das denn? Es sind drei. Und der dritte hat es nicht geglaubt. Gib mir mal einen Arcana-Check. Könnt mir mal beide einen Arcana-Check geben. Weil ich so gut in Arcana bin. 19. 22. Du hast das Gefühl, dass die Magie, die du gerade benutzt hast, ja, gerade auch über diese Lichtung gezogen ist. Hä? Der hat das Ding hier geschützt. Oh, der weiß genau, was hier passiert. Der dritte Affe? Nein, nicht der dritte Affe. Der Dude? Ja, der dritte Affe. Banana Magic. Ja, die ist über 20, Momo denkt, dass es der Affe ist. Also, wenn wir hier reingehen, wird es knallen. Ja, dann los, wenn es eh knallen wird. Dann los geht's. Ja. Aber der ist, also der letzte Monkey, der ist halt jetzt hier alone. Die anderen sind im Haus. Wir könnten ihn überraschen. Kann einer von euch diese Tür zumachen von dem Haus, so dass sie da nicht mehr rauskommt? Ich glaube, ich kann das nicht. So schnell, wie die Toilette auseinandergefallen ist. Ist das ein Affe? Der gilt als Creature, ne? Als Creature? Creature ist ein allgemeiner Begriff für die. Für okay, also es gibt Person und Creature. In welche Richtung schaut der Affe in der Mitte? Keine Person. Könnte ich mit Mending ein Schloss schließen? Einfach zusammenschmelzen lassen? Nein, kannst du etwas reparieren? In eure. Ich weiß auch nicht, warum ich das in meiner Liste habe. Das ist eigentlich das Element of Chaos abgesprochen. Na gut, es ist nur der eine. Wir wurden entdeckt, aber vielleicht können wir die anderen Affen sparen. Meinst du nicht, dass sie wieder rauskommen, wenn der andere... Den einen Affen jetzt leise überwältigen. Ja, du kannst versuchen. Kann aber versuchen, mich auf die andere Seite zu schleichen. Ich könnte Shattercard. Das könntest du aber auch lassen. Versuche ihn zu packen, mir Mund zuzuhalten und in der Zwischenzeit kommt ihr auch an und dann machen wir ihn kurz alleine fertig. Okay. Sperren die anderen Affen vielleicht noch ein und gehen dann hoch. Okay. Und dann versuche ich auch in dieser Lage vorsichtig diese Lichtung noch ein bisschen zu umschiffen. Mhm. Und mich ein bisschen seitlich, ein bisschen von hinter ihm. Möglichst schnell, ich bin ja ein flinker Monk. Ich denke mal, du möchtest das vorsichtig leise machen. Ja. Dann bekomme ich einen entsprechenden Wurf von dir. Das ist eine 20, nicht natural. Ja. Easy beats für den Boy. So. Es dauert so ein bisschen. Es ist eine sehr, sehr große Lichtung. Oh, hier ist der Tisch zu Ende. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. als ihr so ein bisschen diese Waldwand abspäht und so eine leichte, kleine, leuchtende Faust seht und wisst, dass euer Monk in Position ist. Sonntag. Das hat der Affe gehört. Wir rollen jetzt in die Welt. Gut, und dann schleiche ich mich an ihn an. Um ihn zu packen und ihm den Mund zuzuhalten. Ich bekomme einen Stealth-Check. Wieder einen 20. Okay. Wie viel sind das? 40 Movement. Ich so. Warte, lass mich rechnen. Ja, er scannt gerade da, aber brauchst keinen zweiten. Er ist sehr oblivious to that fact. So, du willst ihm den Mund zuhalten? Ich will ihm den Mund zuhalten. Sehr ekelhaft. Ich befürchte, ich werde gebissen, aber. Das war's. We don't know yet. Dann gib mir doch mal, ich würde es als ein Grebbel. Grebbel. Ein Grebbel. Ein Grebbel. Ist das nicht auch so ein tolles Gesellschaftsspiel? Eigentlich mit Disadvantage, aber mit Advantage, weil du Steffi bist. Mit Disadvantage, weil du halt nicht versuchst, ihn zu greifen, sondern ihm gezielt den Mund zuzuhalten, was ein kleinerer Kampf ist. Aber deswegen darfst du einfach, es kaltet sich aus, einfach einen ganz normalen Grebbel. Athletics, wa? Yes. Geht er doof? Okay. 20! Nicht natural. Nicht natural? Das Jetzt haben wir ja Surprise. Deswegen, ja. Die Überraschung, das Überraschungsmoment liegt auf deiner Seite, als du von hinten auf den Rücken dieses Affen springst und ihm mit beiden Händen vor einer Hand so und die andere Hand so, dass irgendwie absolut nichts aus diesem Affen rauskommen kann. Ja, er ist für den Moment surprised. Was wollte ich tun? Ich lasse auch einen Pfeil fliegen. Okay, you do that. Habe ich jetzt Advantage, weil er noch nicht geactet hat? Er ist surprised und ist gerade äußerst perplex, deswegen erlaube ich es. Ja. Ich bin ein gnädiger Gott. Jude sieht aus, als hätte er nicht getroffen. 20 nicht natural. Okay. 10. Die trifft leider nicht. 11 Piercing. Ins Gesicht. Wo ist der super coole Schreiberling? Fireball. Aber nicht die Hände treffen, ne? Zwischen die Finger. Was hast du? Firebolt werfe ich jetzt nicht. Okay. Bolt, nicht Ball. Shatter. Ja, als aus dem Dickicht zwei Pfeile geflogen kommen und der erste, der Pfeil von Maggie, ihn zuerst trifft und er sich ein bisschen vor Schmerzen krümmt, sodass ihn der zweite Pfeil allerdings verfehlt. An dieser Stelle würfeln wir Initiative. Okay. Kann man gut überleben. Ja, wir müssen die Tür irgendwie dicht halten. Ne? Ja, um es auszuräuchern. So, ihr Lieben, ich bin ganz ohr. Auch nicht so schnell rauskommen. 17 für Tai. Mhm. 20 für Silber. Jesus Christ. Wie viel Dex hast du? 16. Was? Okay. Ja, Entschuldigung. Hat nicht jeder so viel Glück wie ihr. Vairangi? 16. Was für der Teil? Du hast auch 16, ne? 17. Ah, 17. Okay. Vai, Maggie? Ich hab 15. Läuft bei euch. Das ist wieder nicht gut. Wir sind alle relativ geballt dran. Das heißt, es gibt wieder... keine guten Synergien. Eine lange Phase, wo wir nicht dran sind. Ja. Damit ist Silban dran. Okay, ich werde mit einer Hand vom Mund ablassen. Eine Hand sollte ja wohl reichen. Und... Achso, muss ich irgendwie Action oder Bonus-Action nutzen, um den Grapple aufrechtzuerhalten? Das ist eine gute Frage, aber ich sehe im Augenblick, dass die Leute nicken. Deswegen. Ja, meine ich ja. gut, dann nutze ich meine Action und meine Bonus-Action. Mhm. Bisschen was zu verpassen. Eine 12 und eine habe ich Advantage. Grapple normalerweise nicht. Würde ich nicht sagen. Okay. Er rangelt ja quasi mit dir. Was hatte ich gesagt? 12? Der erste ist 12 und der zweite? Oh, der zweite ist ein 18. Die treffen beide gerade so. Einer davon trifft gerade so, der andere trifft sowieso. Und das sind 5, 8 Bludgeoning Damage. Ist halt auch ein Biest. Ja. Ja. Das bringt uns aber auch zu dem Affen. Ich habe keine Ahnung, was das definiert. Der merkt, dass du eine durchaus ernstzunehmende Gewalt bist, wenn er schon nicht, er weiß sich wenig zu helfen. Er ist offensichtlich auch noch nicht sehr gewohnt an diesen Affenkörper, aber er ist gewohnt an das Greatsword, was er bei sich trägt, mit dem er jetzt einfach wild versucht, sich den Rücken zu massieren, auf dem du gerade hockst. Mit einer 19. Hat er das? Wenn er Grapple ist eben, hat er keinen Disadvantage? Auch nicht, sich zu befreien gegen dich? Grapple ist eigentlich nur, dass du Movement reduzierst. Okay. Also auf 0, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Und in dem Fall noch. Und dann sind das einmal. Immerhin werde ich nicht gebissen. Immerhin. Sind es einmal, was habe ich gesagt? 11 Slashing Damage. Für dich. Und dann rangelt er weiter mit dir und ist sehr überfordert mit dieser Situation. Das benutzt zu Tai. Ich lass nochmal einen Pfeil fliegen. Diesmal aber mit meinen Anime-Skills. Die Bullshit-Protagonist-Powers, wie sie in Yu-Gi-Oh! Bridge genannt werden. Das wäre dann schon mal eine 25. Die trifft. Und das sind einmal 8 Piercing-Damage. Mhm. Steht dann noch? 8 plus 2 minus, plus 10 minus 2, ja. 2 plus 25 minus 8. Er steht tatsächlich noch, ja, aber er ist nicht mehr ganz so kräftig, wie er es am Anfang war. Dann würde ich jetzt noch eine Action Search hinterher schieben und genau das gleiche nochmal machen. Mhm. Wieder, ja, genau das gleiche. Bullshit Protagonist. Peripheren Sichtfeld, pinke Blätter und Pfeil surrt und trifft. Und das ist eine 21 mit 5 Piercing Damage. Die reichen tatsächlich final, um diesen durchaus großen Monkey niederzustrecken. Du merkst so ein bisschen, wie so der Kieferkampf gegen deine Hand so ein bisschen leichter wird. Und du so langsam aus der Vertikalen, so langsam in die Waagerechte dich begibst als der Affe mit dir auf dem Rücken, sich gen Erdboden begibt. Und da leblos zu Boden sinkt. War erkennbar, ob die Tür von dem Gebäude, in dem die anderen beiden Affen sich befinden, geht die zufällig nach außen auf? Können wir das sehen? Gib mir mal einen Perzeptionscheck. 21. Sie geht nach außen auf. Hasche ich mit dem... Irgendwo ziemlich ein großer Balken oder so rumliegen. Du siehst, ihr seht nur die Holzbretter von dem Klo. Wunderbar. Hat der Schlüssel einen Hattel in der Tasche? What? Okay, darf ich, wenn ich dran bin, Message benutzen, das wäre noch... Guck, ob der einen Schlüssel in der Tasche hat, du Affe! Du Affe? Er Affe? Guck, ob der Affe einen Schlüssel in der Tasche hat. Hat er einen Schlüssel in der Tasche? Er hat weder einen Schlüssel noch eine Tasche. Er ist echt nur einfach nur ein Affe? Der hatte sein Großschwert im Arsch oder wo? Das stecken die halt im Boden, wenn sie gerade nicht benutzen. Oder sie tragen es halt mit sich rum. Okay, dann... Das wusste ich nicht, dann... Alles gut, ich zeig auf den Erfenschlüssel den Kopf. und geh leise zu den Bretterhaufen rüber und versuche mir davon ein bisschen was zu schnappen und das leise an der Tür mit dem am Schuppen die Tür damit zu verkeilen. Du kannst dir ein paar Bretter aufschreiben. In dein Inventory. Cool. Die nutze ich dann. Ja, dann... gib mir doch mal... Bretterhandling. Einen Türverkeilungscheck. Slide of hand. Nee, gib mir mal einen Intelligence-Check. Damit du abschätzen kannst, wo so die Hebelwirkung von der Tür ist, wie du das Brett anzuecken hast. 3. So, also du hast das aus Erzählungen schon mal gesehen und in magischen Projektionen auch schon mal in Live-Action gesehen, wie Leute Türen verbarrikadieren. Das sieht immer so aus, als wenn sie einfach wahllos Dinge davor legen und davor schieben und so. Das sehe ich, ja. Du legst das Brett quasi, du guckst so, steckst es so in die Erde und legst es so auf den Türknauf oben drauf. Währenddessen will ich den Leiter des Affen so ein bisschen von der Lichtung ziehen. Mach mal. Ich komm da hin und helfe. Ich mach das selber. Soll ich einen Teller? Ja, bitte. Hoffentlich ist der richtig schlecht. Ja, er ist richtig schlecht. Aber es ist immer noch eine 6. Du drehst dieses Brett so einmal so rum auf alle möglichen Seiten, guckst, ob es irgendwo noch was gibt, wo das irgendwie einhaken könnte. Und du nimmst basically einfach so zwei andere Bretter und legst die unten auf das angekaltete Brett drauf, um es so ein bisschen zu beschweren. Ja. und dann. Dann würde ich sagen, machen wir auf dem Weg nach oben, oder? Ich will mal nach oben. Oh, ich liebe es, wenn sowas schief läuft. So, du kommst jetzt aber ins Gefängnis. Oh. Oh, 8. 7 wäre es gewesen. Ah, was wollt ihr so tun? Ja, dann möglichst schön die... Mhm. Ich kann halt leider nicht Identify Magic oder sowas. Das ist halt blöd. Du meinst ich will halt Detect Magic? Detect Magic, meine ich. Identify Magic. Dieses ist ein Zaubertuch. Ich will so gegen meinen Instinkt ankämpfen, zu sagen, ich sehe mich nach Fallen um. Noch doch. Aber ich sehe mich mal nach Fallen um. Gib mir mal einen Investigationscheck. Investigation? Das ist doch Fall, oder? Mhm. Okay. Also das macht Leon zumindest immer. Ja. 23. Ja, du guckst dir die Plattform an, du guckst dir die Treppe an. Es ist, die Treppe besteht basically aus dem gleichen Material wie die Plattform selbst. Das sind einfach Äste, die einfach auch so mit aus dem Boden dann mit rauskommen und einfach Teil dieser ganzen Struktur sind. Aber anscheinend ist hier nichts verplombt. Was für die ist hier eigentlich? Hä? Der ist doch weg. Der chillt im Dickicht. Der chillt im Dickicht. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, hat er ein bisschen Angst und kommt mit. Hallo. Hi. Wer mit? Oh. Sind dir vielleicht irgendwie auf den Rücken? Schnallen. Das klassische Backstab-Cheat. Kannst du kurz die Vorderpfoten brechen? Ihr steht jetzt auf der untersten Plattform. Die ist 40 Fuß im Durchmesser. Ist quasi wie so ein kleiner erhöhter Vorgarten. Ein bisschen Zierpflanzen, kleine Sitzbank. Und die weitere Treppe zur Hauptplattform. Ich guck Finisi nochmal an. Jetzt können wir es wahrscheinlich nicht mehr, oder? Doch. Auf was müssen wir achten? Red doch kommen mit mir. Irgendwelche Fallen oder was? Ich habe mir nie viel aus Fallen gemacht. So, wenn habe ich halt Leute engagiert. Das sind halt einer von denen, den habt ihr halt jetzt schön auch nochmal wegrasiert. Es ist ja, wie es ist, wie man so sagt. Keine Starten. Wieso komme ich mir... Wieso ist das kein weißer Zauberer, sondern eher so ein Mafia-Boss, der Typ? Du meinst den oder du meinst das Schaf? Beide ist das Schaf. Nee, aber Fallen ist hier... Okay. okay. Dann lass doch einfach hochgehen. Okay. Ich möchte, ja. Sind die Äste hier magisch? Ist der Baum magisch? Das wirst du ja wohl wissen. Naja, ich habe... Also, der Baum an sich ist nicht magisch. Ich habe halt mittels viel, viel Konzentration mir quasi im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Baum ein Haus, von dem Baum aus dem Baum ein Haus bauen lassen. Wir können versuchen, mit Shatter den Boden kaputt zu machen, sodass die beiden erstmal runterfallen. Okay. Dann haben wir halt den Überraschungsmoment. Also die kommen da ja nicht raus. Die sind ja eingesperrt. Die brauchen also eine Weile, bis sie ins Fenster kommen. Ja, okay. Was sagt ihr? Sollen wir das so machen? Ihr wollt doch nicht mein Haus zerstören, oder? Ich liebe Schäfer. Willst du hast ewig du ein Schaf bleiben? Oder muss ich ja wieder eine Falle konzentrieren? Ich weiß nicht, ob ihr dieses Konstrukt kaputt bekommt. Warum nicht? Inside. Mein Motto. Ich habe gerade gefragt, ob es magisch ist. Halt. Ach so. Ja. Also, Also. 9 auf Inside. Klingt er ehrlich? Ja, also. Sind wir überzeugt davon, dass wir es nicht hinbekommen? Er hat euch offensichtlich falsch verstanden. Es ist so. Als ich dieses Haus erschaffen habe, habe ich natürlich dafür gesorgt, dass es nicht bei eben kurz weggepustet werden kann. Dadurch, dass ich hier offensichtlich sehr, sehr, sehr hohe Polymorph-Magie benutze, bin ich auch kein Zauberer, der ein paar Tricks kann und sich ein Kartenhaus hier aus Bäumen baut. Also nein. Ich würde es nicht versuchen. Schade, ich kaste so gerne Schatten. Wenn ich schon keine Fallen habe, dann will ich ja wenigstens trotzdem ein sicheres Haus haben. Die Tür ist wahrscheinlich abgeschlossen. Habt ihr einen Dietrich dabei? Kann man sie eintreten? Der ist zu Hause geblieben. Dietrich ist in der Kneipe geblieben. Ach, kannst du sie eintreten? Zum Lümmel den Lamm wahrscheinlich, ne? Ja. Ist er immer noch da? Bier und Breakfast. Es ist eine super gute Geschäft. Hat er das jetzt gemacht, ja? Ja. Ah, schön. Haben wir lange drüber gesprochen. Ja, sehr gut. Kannst du doch eintreten. Der gute alte Edobold. Ja. Also, Rainer. Ja, ich sag, wir machen es wie immer, rennen rein und schreien und dann gucken wir, was passiert. Ja. Okay. Okay. Dann, ja, ihr rennt die Treppe hoch, ihr steht vor einer verschlossenen Tür. Wollt ihr sie eintreten? Ich möchte nur ein, zwei Feet Abstand halten, um mit meinem Radiant Sunbolt das Schloss rauszuschießen und diese Tür dann aufzutreten. Okay. Dann gib mir doch mal... Strengst oder nicht? Würde ich auch sagen. Gib mir mal einen ganz einfachen Easy Beats Strength Check. Schau mal, wie streng du bist. So 13. Ja, aber es ist eine Martial Arts Attacke, ne? Also ich will dir jetzt nicht reinreden. Hast du jetzt aber. Ja. Jetzt bin ich an zwei. Ich will dir jetzt mal rein. Jetzt freue ich kurz zwei Minuten. Leon muss einen Tank Roll machen lassen. Cool. Ja. Mal gucken, wie viel Schaden zum Beispiel. Ja. Dann nimm noch mal den Roll, den 17. du jetzt hast. 10. Okay, now we're talking. Gib mal einen Schaden. Ja, D4. Das sind 7 Radiant Damage. Ja. Was ist Radiant? Welches Schloss hält schon Radiant Damage da? Welches Schloss unterscheidet zwischen Radiant und Necrotic? Hat es ein Schlüsselloch? Ja. Kann ich da durchgucken? Ich gucke durch das Schloss. In dem Moment, wo du gucken möchtest, kommt einfach pure Sonnenenergie an deinem Ohr vorbei und pulverisiert dieses Schloss. Yes, yes. Nein, danach. Hey, du guckst durch das Loch, guck, was er geschlagen hat. Du willst rein, Misty Stemmen und dann kommen wir gleich hinterher. Geile Idee, geil. Bisschen zu spät, vorher wäre cool gewesen. Gut, Tür wird aufgetreten und der Raum wird gestürmt. Ja, ich brauche hier mal kurz. Aber das war der Plan, ne? Ja, ja, ich habe auch eine Sekunde übernommen. Aber dann hat er schon rumgeschlagen. Ich wollte mir recht sein. Oh Gott, wie viel Spielerei ist für dieses Spiel? Das ist ja Wahnsinn. Oh Gott. Das wäre immer cool, wenn du da durchdrehst und wir. Ha! Warum bist du. Okay! Warum bist du auf einmal vor uns? Schlick macht mir mal Cross-Flavor-Technik. Ja, das ist cool. Ja. Nächstes Mal. Oh, so, meine, aber lieben Kinderlein. Das ist die ganze Zeit schlimm beim Auge. Yes, oh, yes. Ja. Mein Auge ist mega rot. Ich habe auch irgendwas drin gehabt in meinem Auge. Dein Finger? Soll ich vielleicht mal ausspülen gehen? Nee, ach Mann, dann habe ich ja. Nur überall schwarze Hände nachher. Ich habe Hugo einfach zu Beinen gebracht. Ja, ist jetzt hier einen braunen Hintergrund hier? Nein, aber wir haben noch die andere. Zurück, ich freue mich ein bisschen, dass die endlich mal benutzt werden. Ich hab mich so hart darauf verlassen, dass diese Matten noch hier liegen, weil ich halt überlegt habe, oh, was kannst du was zum. Ist das ein bisschen brauner? Oh, es ist Wasser. Ja, dann sonst nimm noch das Stein. Ja, mach ich jetzt auch. Den Stein. Das Stein. Das, Stein. Achso, das nimmst du auch gut. Hartes Holz. Styropor nehme ich. Es ist gestrichenes Holz. Ja. Ich glaube, ja. Marmor-Optik. Ich habe gerade mega Bock, euch Wer wird Millionär reinzustellen bei dieser Musik. Also Fritz ist ja schon einfach ein nices Getränk, aber man kriegt solche Röpsattacken davon, weil es so kohlensäurehaltig ist. Just saying. Not a sponsor. Jetzt nicht mehr jedenfalls. But please. Not yet. Please sponsor us. Ja. Aber allein, was wir bei uns im Synchronstudio wegsaufen an Produkten. Ja, im Autokino auch. Ja, bei uns auch. Wir haben auch Produkte als Gästegetränke, wenn wir mal Leute bei uns in den Kontext bringen. So, ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass das hier quasi kreisrund ist. Okay. Ja, fast. Annähernd. Und der Raum teilt sich wie folgt. Ist denn halt nur. Ein L? ihr seid doof. Aha, oder hat jemand sich verbarrikadiert? Ja. Das ist eine Wand. Okay, Entschuldigung. Das wäre auch cool gewesen, hätte er sich inzwischen verbarrikadiert. Das wäre natürlich sofort ins Auge beschossen, dass das eine Wand ist. Deswegen ist es auch so rot. So, das ist auch ein Teil der Wand. Ihr kommt jetzt hier vorne, kommt ihr rein. Ihr seht hier hinten so eine Tür. Nein. Das ist, ihr macht sie als die Tür aus, die zu der nächsten Plattform führt. Mhm. Und hier aus diesem Bereich seht ihr so ein bisschen Dampf herauskommen und das riecht sehr lecker. Riecht es nach Bart? Er hat sich in eine Lokomotive verwandelt. Ja. Weil die riechen sehr lecker. Riecht es eher so nach Badezimmer oder eher so nach Shisha? Also wie ist die Luftfeuchtigkeit? Oder so nach. Gib mir mal einen Perception-Check. Ochsenbraten. 12. Es ist eine Küche. Sehr wahrscheinlich. Riecht es nach Steak? Nach Affensteak. Oh, oh. Hier vorne seht ihr viele Bücherregale, bis oben hin gestapelt mit Büchern, ein paar Tische mit ein paar Fiolen drauf, ein bisschen Alchemistenwerkzeug, ein bisschen dies und das, ein bisschen was von allem. Scheint so ein bisschen hier. Ich möchte alles durchsuchen, gibt es was Interessantes? Möchtest du reingehen? Sehen wir Personen da. Ja. Ach, ja. Ja, während deine Gang noch draußen steht, gehst du mal so ein bisschen langsam rein und guckst, ob es was Interessantes gibt. Und ja, gibt es! Ja! Ein Bär! Weil hinter dieser Tür ein Bär gewartet hat, der dir sofort einen Bugs gibt. Nein, er trifft mich nämlich nicht, bin ich ganz sicher. Mit einer, wo ist mein Bär? Mit einer 18. Das schielde ich. ja. Als der Bär einen kleinen Schritt macht, um zu dir aufzuschließen, hörst du diesen Schritt natürlich, machst einmal so und ein astraler Schild hinter dir baut sich auf. Hilfe, schützt, Leute! Hilfe! Schützt deinen Rücken! Hilfe! Als deine Gang mit hineinströmt, tut sie das? Ja, ja. Sollen wir mal Initiative würfeln? Ja, we do that, please. Ich würde mich übrigens so ein bisschen hinten halten. Oh, ja, ich weiß auch schon warum. das ist das. So, dann ist mal der Berry Boy. Gar nicht gut, mal. Dass wir das Schloss gesichert haben. Das ist gonna come back to haunt you so bad. I know. Das kann ich nicht. So, der hat Teil. 10. Silbern. 8. Ach, ist schlecht. Ich bin nicht schlecht. Vairangi. 6. Und 4. Nein, ich hab 23. kein Ding für den King. Ja, 10, 8, 6 und 4 wäre auf jeden Fall eine gute Reihenfolge gewesen. Aber leider habe ich nur 23. Sorry. Ist okay. Gut, das ist also dann. Ich kann auch gar keine 4 kriegen. Weil du plus 5 hast. Oh, Entschuldigung. Stimmt, ja. Und Advantage. Also. Please. Motherfucker! 20. Mhm. Was ist das? Okay. Bin ich so weggewirbelt, dass wieder Distance zwischen uns ist oder nicht? Nee, er steht quasi hier. Ist dir quasi so 3 Schritte mit in den Raum gefolgt und dachte ich so, damit bist du auch dran, Maggie. Nice. Inflict Wounds auf ihn. Gib ihm. Du musst einen Attack, ne? Ja. Die reroll ich mal. Nee, kann ich gar nicht. Ich kann nicht rerollen, aber das sind erstmal 10. Das trifft wahrscheinlich nicht. Nope. Aber nochmal plus 6 sind 16. Wo kommen die her? Ich habe damit Favored by the Gods. Jesus Christ. So nennt sich der Skill, dass ich 2d4 auf einen Failed Attack Roll oder Saving Throw draufrollen kann. So, das gibt ihm 3d10 Necrotic Damage. Nice. Das sind 22. Genau, Scheiß. Und eine Backpfeife. Die schildet er. Oh, ein Bär, Markus. Weil er das bei dir gesehen hat. So, hey. Fass sie an, Er kriegt den Schaden, er sieht die Handkeule und denkt sich so, duzi, duzi. Den nehme ich, aber den nicht. Ja, aber so richtig so duzi, duzi im Blick. Richtig schön. Das bringt uns zu Tai. Ja, ich glaube auf den Bären zu. Mit gezückten kurzen Katanas, sie heißen Tanto. Tantos. Und ja, zack, zack, schnipp, schnipp. Do it. Das ist eine 14 und ein Cocked Die, der auch eine 14 ist. Die treffen beide. Nice, ein Stein. Das sind insgesamt 15, 13. 13 Slashing Damage. Das reicht. Als der Bär, der gerade noch super sassy eine Borgpfeife weggeschnitzelt hat, plötzlich von hinten absolut von zwei Tantos durchdrungen wird und seinen kurzen Auftritt durchaus genossen hat, aber jetzt ist er vorbei. Bye! Gebt mir mal alle einen Perception-Check. 15. 16. 13. 12. Auch nicht schlecht. Wer hat das über eine 15 gehabt? Ihr hört, wie eine Tür ins Schloss fällt. Ah, damit. Hm? Von unten? Nein, von oben. Oh. Ja, genau. Der hat die Tür genau. zugehört. Diese Seite. Ich wollte so bescheuert fragen. Deine Intelligence ist nur durchschnittlich. Das bin ich nicht gewohnt. Okay, ja, hinterher. Okay. Erstmal die Küche. Also gab es da jetzt nichts mehr zu finden in dem Raum? Vielleicht sind da ja ein paar Bananen endlich. Möchtest du dich nach Bananen umschauen? Nein, ich will mich generell umschauen, ob es irgendwas Nützliches gibt. Okay. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was man dem in die Augen spritzen kann und dann ist er blind. Zitronensaft. Chili-Pulver. Rotwein. Nein, in die Hose schütten. Okay, dann sind wir für den Moment erstmal aus der Initiative raus. Momo, du möchtest dich umschauen. Gib mir doch mal. Nein. Ganz cool. Gib mir doch mal ein bisschen Check. Also, wo möchtest du erstmal ganz speziell hingehen? Also, hier ich ist die Küche. Da und ich gucke erstmal. Also, hier ist einfach nur so ein Raum, der ist halt da. Da sind ein paar Sitzgelegenheiten. Da, wo wir sind. Warte mal. Also, wir sind da und da ist die Tür. Also, hier ist noch eine Wand. Ja. Die habe ich jetzt nicht gebaut. Achso, ja, nee, dann gehen wir einfach weiter. Ich dachte, das wäre offen da. So. Dann nevermind. Okay, ja. Ihr steht vor einer Tür, die ein bisschen massiver aussieht als die andere Tür. Ja, ich könnte auch da durchgucken und ob ich sie auf der anderen Seite aufmachen kann. Ja, das ist jetzt wiederum schlau. Ich möchte durch das Schlüsselloch gucken. Mhm. Kann ich das? I guess yes. Dann möchte ich da durch mich Misty steppen und die Tür von der anderen Seite aufmachen. Okay. Du verpuffst, tauchst auf der anderen Seite auf, greifst nach dem Knopf und die Tür geht nicht auf. Na, verdammt, das war ein Scheißplan. Ja. Das ist nichts. Geh mal beiseite. Und ich guck schon ich mal. Ich versuch wieder. Du stehst jetzt draußen auf der Gangway zur nächsten Plattform. Ah. Ich guck mal ganz kurz. Ich streck nur mal so den Kopf in die Küche, ob da einer ist. Keiner da. Ganz kurz rein. Ach so. Keiner da? Ja, aber es kann sein, dass wenn er schlau ist, hat er die Tür einfach nur ins Schloss fallen lassen und lungert uns sozusagen, fällt uns in den Rücken. Das spiele ich beim nächsten Mal so. Also ist er nicht schlau. Gut. Also keiner da. In der Küche ist keiner da. Ja, schade. Und wieder zurück. Auf der Gangway kann ich da irgendwas angucken? Du kannst den wunderschönen Ausblick von 25 Fuß in der Luft genießen. Ich gucke mal nach diesen Affen. Sind die noch eingesperrt? Gib mir mal einen Perception-Check. 11. Von da, wo du stehst jetzt ungefähr so relativ über dem Häuschen. Du siehst die Tür, die ist immer noch zu. Du siehst die Bretter noch. Aber du kannst aus deiner Position nicht einschätzen, ob sie sich bewegt haben oder nicht. Du guckst quasi so genau von oben drauf. Sie könnten auch angelehnt sein, sie könnten aber auch auf dem Boden. Wie weit bin ich da entfernt? Wie viel Fuß? Brauchte ich eh nicht den Shift. Du bist da ungefähr 25 von oben, dann noch ein bisschen weiter. Ja. ich sag mal bummelig, so 35, 40. So einen kleinen Winkel hast du schon. Okay. Ich würde gerne versuchen, die Tür aufzubrechen, so wie eben. Do it. 8 bei der Tech-Roll. Schade, ich habe die Tür verfehlt. In die Wand geschlagen. du triffst den Knauf eigentlich an der gleichen Stelle, wie du ihn vorhin getroffen hast, aber dir ist, also die wird relativ schnell bewusst, dass das, wo es wo die erste Tür noch eine klassische Eingangstür war, geht es anscheinend ab hier schon an den Bereich, wo es darum geht, Dinge ein bisschen besser zu schützen. Okay. Fenster irgendwo in diesem Raum? Hier und da, aber nicht neben der Tür. Okay. Ich würde gerne einfach mal zu irgendeinem gehen. Kann ich es öffnen, rausschauen? Kann man vielleicht an einer Regenrinne balancieren oder so? Es gibt keine Regel. Ansonsten, gibt es irgendwo einen Tritt oder so, die Möglichkeit, dann von außen an der Hauswand längs zu klettern bis zur Brücke? Du könntest es versuchen. Es wäre auf jeden Fall Athletics mit Disadvantage, weil das Geäst ist tatsächlich so dick und anscheinend auch ein bisschen dahingehend verzaubert. Natürlich, dass eben Leute nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal hier aufs Dach. Du könntest es versuchen, so langsam Stück für Stück Punkte zu finden, an denen du dich festhalten und auch irgendwie mit dem Fuß irgendwie rauf zu. Man kennt das ja, wenn man so einen Zaun hochklettert, einfach wo der große Zeh einfach nur so draufsteht. Mhm. So. Aber es wäre äußerst schwer. Ey, scharf. Diese Tür. Wie kriegen wir hier ohne Schlüssel auf? Also, wenn ihr einen großen, großen Pool an Gewalt habt, dann könntet ihr es auch so versuchen. Wenn Noke schlau ist, hat er noch ein bisschen Hexerei draufgelegt. Ihr müsst euch vorstellen, bei Noke, der ist halt echt paranoid mittlerweile. Weil der halt denkt, dass immer jemand kommen kann, der ihm das antut, was er mir angetan hat. Zu Recht, natürlich. Und jetzt wahrscheinlich ist er in einem Zustand von Paranoia hoch 5. Einfach nochmal draufkloppen? Ich weiß es nicht. Ich will dich auch nicht über diese Kuppel schicken. Bam, bam, bam, bam, bam. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen auf diese Tür anschlagen. Okay. Was wollt ihr in der Zeit? Ich warte auf dieser Erhöhung und guck mir schon mal die nächste Tür an. Mhm. Gib mir mal einen Attack Roll. 16. Gib mir mal einen Schaden. 7. Okay. Mit dem gleichen Schlag hast du die Tür vorhin tatsächlich relativ schnell gut geöffnet. Du merkst hier so langsam, dass du auch einen Zugriff zu den Bolzen bekommst, aber du bist noch nicht ganz durch. Vielleicht mit 10, 20 weiteren Schlägen. Nee, noch nicht so viel. Also die Tür gibt, also sie bewegt sich schon ein bisschen. Während er da schlägt, ich will mir noch mal den Mantel von dem Bären angucken. Da liegt ja so ein toter Bär. Als du dich umdrehst, oh oh, und dich zum Mantel begibst, guckst du plötzlich in die Gesichter von zwei äußerst verärgerten Gestalten. Zwei Affen? Ja. Jungs! Noch mehr Affen! Verdammt nochmal, die haben wir überhaupt nicht gesehen! Du stehst. Ja, du bist noch hier an dieser Tür. Und wir würfeln die Initiative. Schon wieder? Praktisch. Oh boy, ey, du kommst auch an den Kram. Ran, boy, ran. Achso, mein Schiff habe ich ja grandioserweise richtig weggeschmissen. Einer der Affen ist ein absoluter Scooter-Fan. Ich habe hier eine So, ich höre. 21. Time 20? 15. Mhm. Varangi? 6. Gut. Ich bin auch noch da. Du bist draußen. Die hat eine Natural 20. Sag's ruhig. Eine Natural 20. Aber warum darf ich nicht mitmachen? Kannst natürlich versuchen, die Tür wieder zu uns zu kommen. Also du müsstest, deine erste Runde wäre, dass du quasi erstmal wieder reinkommst. So, ja, aber, dann, aber merke ich nicht, dass die da in Aufruhr sind? Hör ich nicht? Naja, nee, eigentlich, du bist nicht da. Du bist ja zu der anderen Tür gegangen. Ja, okay, dann bin ich nicht du da. Du bist zu der anderen Tür gegangen. Es tut mir leid. Ich habe einen netten Freund gebraten. Ist deine Schuld, Mann. Ich glaube nicht. so. Teil. Dann kommt Silber. Dann kommen die Affen. Und dann kommen wir rein. Gut, das bringt uns zu Teil. Yes, yes, jo. Okay, dann würde ich mich jetzt erst einmal neben unseren guten Varangi stellen, meine Action halten und ja, angreifen, sobald sie sich nähern. Sure thing. Das bringt uns zu Seba. Und schließe auch noch ein bisschen auf, dass ich auf jeden Fall in einer 30 Feet Range bin. Und baller ein bisschen Radiant Calm. Natural 20. Sweet. Und Natural 1. wie nah Glück und Pech diese Schuhe aneinander liegen. Oh, meine 2 wird verdoppelt. Das ist nur 7 Radiant Damage. Oh, die ja, Sadness. Einmal so, pow, direkt zwischen die Augen und einmal pow. So richtig weit ab vom Schuss, ey. Completely off target. Das bringt uns zu den beiden Affen, die jetzt hier angepäst kommen. Einer jeweils einen. Deine Attacke gegen Ape Number One, please. It is 17. Das trifft. Und es sind einmal 7 Slashing Damage. Sehr gut. Als jetzt jeweils beide Affen jeweils einmal nach dir und nach dir schlagen. Das gegen Jules, gegen Tai ist eine 17. Das trifft leider. Und das gegen Varangi ist eine 20. Das trifft. Dann sind das einmal für Tai 4, 9, 12 Slashing Damage. Und für Varangi 9. Und damit ist auch Varangi dran. Oh, why? Befreien wir uns mal aus der misslichen Lage. Ich möchte gerne. Ja, fangen wir an. Burning Hands gegen beide. Sure thing. Würfel ich oder würfelst du? Du würfelst einen Dexterity Saving Throw für jeden. Das sind 6 und 7. Ja, würde ich mal sagen, war das mal gefailed. Sie, nice. Und dann bekommen sie 3d6 Fire Damage. Das sind 11 Fire Damage jeweils. 25. Yes. Ich sage es nur extra, wenn es irgendwelche Flammable Objects gibt in der Area. Der Fußboden. Eventuell der Fußboden oder so, fängt alles Feuer. Aber das Ding, er sagt ja, das Ding ist ja super magisch geschützt und es ist hier alles super gut und total cool isoliert. Er guckt so einmal, sieht das Feuer, sieht deinen Blick, nickt einmal zustimmend, aber nickt, er würde sich quasi mit dem Fuß so an die Schläfe fassen, so nach dem Motto, das, was ich gerade gesagt habe, wäre einfach, wenn ich so ein geiles Haus habe und das wäre einfach so zu erklimmen, zu besteigen. Aber er nickt dir wohlwollend zu und sagt... Guter Gedanke. Das bringt uns zu Tai. Zip-Zap. Erstmal auf den, der vor mir steht, einen Angriff mit einer sehr hohen Zahl. Und das sind einmal 7 Slashing Damage gegen diesen Affen. And he gon' die. He gon' die. Als nach eurem Scharmützel du ihn wegscharnetzelst. Und dann gibt's nochmal mit der Bonusaktion. Noch einmal Snickety Snack. Snickety Snap. Mit einer 19 und weiteren 9 Slashing Damage. Das bringt uns zu Silber. Und dann baller ich mal ein bisschen. Oder auch nicht. Eine 8 und eine 9 mit. Oh, Alter. Sunbolts. Oh, das war's jetzt wahrscheinlich für mich, ey. Das ist der Platz, das ist nicht Brian. Das ist der Platz, auf dem er sitzt. Ich glaub auch. Ja, er guckt in deine brennenden Hände oder die Hände, die eben noch gebrannt haben. Er ist sichtlich verstört. Vor allen Dingen, weil ihm jetzt auch gerade noch von der Seite so ein bisschen reingeschnetzelt wurde. Voll und richtig. Shiftet seine Attention zu dem kleinen Halbling-Samurai und snaggelt auf seinen Kopf. Allerdings nur mit einer 14. Das trifft nicht. Dann schnetzelt er daneben in seiner blinden, feurigen Wut, was uns zu Vairangi bringt. Ich glaube, ich kann so. Er ist jetzt bei mir dran. Du bist auch in 5 Fuß Reichweite von mir. Halt, nein, stopp. Haha. Ich gehe. Jetzt werden wir wieder Meter. Ich gehe um den Affen rum, dass ich im Rücken von ihm stehe. Mhm. Das mache ich. Und das Dings mehr als 5 Fuß von mir weg ist, der liebe gute Tai. Also gehst du noch ein Stück wie... Nee, einfach so an ihn rum, dass der Affe genau zwischen mir und Tai ist. Das heißt, also so. Tai müsste ungefähr mehr als 5 Fuß von mir weg sein. Ja. Ja? Okay, cool. Und dann kriegt er erstmal einen Thunderclap aufs Mauli. Er macht einen Constitution Saving Throw. Ja, den sehe ich beiseite. Wahrscheinlich eigentlich relativ gut sein wird. Das ist eine 18. Ja, nee, dann hat das nicht geklappt. Das ist auf jeden Fall mal ziemlich laut kurz. Puh! Das hört doch bestimmt. Das hörst du auf jeden Fall. Dann gucke ich den Zündschlüssel noch. Was ist denn da los? ja. Okay. Ja, der Thunderclap klappt einmal sämtliche Butchies im Wald. Aber nicht die Butchies, die er klappen soll. Damn it. Ich dachte jetzt, ob ich ihm einfach einen aufs Maul haue. Aber... Maggie, guck, du Schüssel, ich nehme an, du willst dich zurück. Nein, das schaffen wir schon. Ich will lieber Darstellung halten und gucken. Und sie warnen, falls jemand aus der anderen Tür rausgesplattert kommt. Oh boy, this is gonna be exciting. Warte. Ich schrei einfach, wenn da was kommt. Dann kommt. Okay. Ach, endlich geht's los. Jesus Christ. Maggie, ich hätte gerne einen Dexterity Saving Throw von dir. Das ist gut drin. Das ist eine 24. Das kommt dir sehr zugute, als du. Als du deinen Gang zu einer Tür gemacht hast, um ein bisschen zu horchen und zu gucken, was da so vor sich geht, ob du was mitbekommst, wirst du jäh von einer riesigen Explosion überrascht und schaffst es aber noch, die ganze Leiter quasi, die ganze Treppe zurück zur anderen Tür zu rennen, als die Kuppel, die kleinste Plattform oben, einfach aufbricht, gesprengt wird quasi und sich eine furchterregende Kreatur in den Himmel erhebt. Ein Flügelschlag tätigt und von oben in diese Kuppel hereinkracht. Ist die Tür kaputt? Der Drache! Oh fuck! Als der Drache, als einfach ein wirklich furchterregendes Wesen durch die Decke bricht und mittig einfach sämtliche Wände, sämtliche Möbel einfach in absoluten Staub pulverisiert. Ich guck zum Schaf. Als das Schaf gerade haben möchte, gibt es einmal einen riesigen Flügelschlag und die Kreatur, die sich vor euch erstreckt, ist furchteinflößend und zugleich sehr merkwürdig anzuschauen. Ihr seht ein drachenähnliches Gebilde, dessen Flügel allerdings nicht die klassische Drachenzackenform haben und galaktische Spannweite, sondern fast schon aussehen wie große, entzweigeteilte Bettlaken. Und am Ende des Schwanzes, wo normalerweise Dornen oder Zacken oder irgendwas Gefährliches ist, ist ein riesengroßes, weißes Flauschekissen. Und der ganze Drache scheint aus Holz zu bestehen. Als Noke auf seinem Drachen sitzt. Ein fucking Construct. Als Noke jetzt auf seinem Drachen in seine Hauptplattform reingeschmettert kommt, laut lacht. Und diese Lache zum einen diese Überlegenheit des Oberbösewichts mitbringt und zum anderen diese Manie, beziehungsweise diese Paranoia, die Finithir erwähnt hat, absolut durchscheinen lässt. Und er das so als sein letztes Mittel sah, jetzt irgendwie der ganzen Situation Herr zu werden. Und ja, Noke bricht auf seinem Bettdrachen in seine Plattform. Und an dieser Stelle geht der Kampf weiter. Ist die Tür weg? Nee, aber sie ist von innen jetzt schon gut bearbeitet worden und die Explosion hat auch so ein bisschen bekommen. Du könntest jetzt quasi... Ist die andere Tür auf? Da ist basically nur noch Brach. Da ist auch nichts mehr. Der hat einen Stabgeschenk in der Hand. Okay. Und... ja, das schallende Gelächter von Noke verklingt, yeah, als er sich von oben herab an euch wendet. Das Schaf sich zwar gerade noch versteckt. Habt ihr mir Finifi mitgebracht, ja? Geil, da muss ich gar nicht mehr suchen. Aber erst muss ich mich jetzt um euch kümmern. Meine Wachen habt ihr schon ausgeschaltet, deswegen muss ich jetzt mein Bett für euch richten. Für mich, mit euch, wie auch immer. Auf geht's. Und dann bekomme ich erstmal. So, der ist tot. Von Vairangi bekomme ich gar nichts, weil er einfach nur ein Ray of Frost auf dich schießt. So, dann muss er erstmal treffen, ne? Darf ich meine Initiative hinzufügen? Einfach eine Natural 20. Ja, darfst du. Also, ich kann auch nochmal würfeln. Nein, du darfst sie behalten. Oh. Weil das wäre sonst. So, das ist eine, lass mich lügen. Ich glaube, es ist eine 19. Shield ich. Als du dein Schild hochziehst, der Rare Frost auf den Schild trifft und du in einem kleinen, schönen Schneehagel stehst. Das bringt uns zu dem Drachen, der seine absolute Lieblingsattacke benutzt. Ich bekomme von... Warte. So, den kann ich ja nicht. Nee. Was? Atmet der? Hat er jetzt einen Down-Odem? Du wirst es gleich hören. Das wäre cool. Du wirst es gleich hören. Down-Odem. Ich habe jetzt tatsächlich kurze Regelfrage, weil das konnte mir das Internet nicht sagen. Wenn ich einen 15-Foot-Cone habe, ja, dann ist der, also der Cone geht ja quasi, der geht ja auf. Ja. Wenn er in 5 Fuß Reichweite von uns allen ist, dann würde er theoretisch nur eine Person reinkriegen. So, ja, lese ich die 15-Foot-Cone. Das würde ich halt auch sagen. Er müsste halt zurückgehen. Ja, dafür. Er müsste sich quasi so Attack drehen. Of Opportunity. Die würde er auf jeden Fall kriegen. Von beiden. Von Vairangi und war von Tai? Nee, von Tai nicht. Und dann Dings bleibt er. Ja, dann von Vairangi. Von Vairangi auf jeden Fall. Ja. Tu das. Mit einer Stärke geht drauf. 8! Tja. Ja, du was ich hast du für eine Waffe? Ich bin der Faust. Achso, ja, du haust gegen einen Bettpfosten, ja, der halt auf dem Boden steht. Aua! Ja, dann bekomme ich von euch einen Dexterity Saving Throw. Yes, sir. Von euch allen, tatsächlich jetzt in diesem Moment dann. Das wird jetzt richtig wild, ey. Das wird jetzt richtig wild. 17. 10. 12. Oh boy. Als der Drache einmal tief, tief Luft holt und ihr fragt euch, wie kann ein Holzdrache Luft holen? Und euch plötzlich ein absoluter Orkan an Holzsplittern entfacht wird. Das sind einmal 15 Piercing Damage für euch und 7 für dich. Und das ist das. Das bringt uns zum Teil. Second Wind als Bonus Action. Sure thing. Heal yourself, my boy. So, ja. Ja. Ich glaube, das müsste 5 sein. Und mit meiner Aktion würde ich gerne noch einmal angreifen. Mhm. Mit einer natürlichen 20. Sure thing. Jason. Das sind dann nochmal 6 Slashing. Der Pain. Der Pain ist schwierig. 6, ja? Okay. Yes. Mhm. Got it. Very sad. Got him. Das bringt uns zu Silber. Trägt Noke den Stab in der Hand? Er trägt ihn nicht in der Hand. Du siehst ihn zumindest auf jeden Fall nicht. Ich sehe ihn nicht, okay. Ich möchte trotzdem versuchen, auf diesen Drachen zu klettern. Ja, sure. Gib mir. Schaffe ich es bis zu Noke? Wie viel Movement hast du? 30, ne? 40. Du hast 40. Okay. Der ist tatsächlich. Habe ich das hier stehen? Du sitzt auf dem Fimmlerplatz. Fimmler schafft es immer, irgendwo hochzuklettern. Deswegen, wenn du... Also ich brauche eine Athletics-Check von dir. Das ist eine 15. Ja, es dauert tatsächlich ein bisschen. Du bist jetzt... Du bist so an dem Bettpfeiler so ein bisschen hochgeklettert. Du bist jetzt ungefähr bummelig. Du stehst jetzt so auf dem Hals... So bis, sag ich mal, 5 Fuß von Oak entfernt. Okay. Habe ich noch eine Action? Wenn ich mich nicht erinnere, hat Leon immer gesagt, dass Slattern eine Action ist, deswegen hast du keine Action mehr. Okay. Das bringt uns zu Vairangi. Möchte aber meine Bonus-Action zum Dodgen benutzen. Yes, do it. Vairangi. Der ist aus Holz, ne? Mhm. Ich mache erstmal was anderes. Ich bekomme von Noke einen Strength Saving Throw, während ich Crown of Madness caste. Das ist eine Natural 20. Fuck you! Boy. Dann möchte ich gerne noch von den anderen beiden weggehen, Richtung des letzten Teils Wand, was da noch steht. Ich weiß, ich komme nicht hin. Richtung da, meinst du? Ja. Mhm. Ich versuche das irgendwie zwischen mich und ihn zu bringen, aber es wird wahrscheinlich nicht klappen. Ja, schade. Schokolade? Ja. Damn it. Ich nehme an, Maggie möchte in den Raum... Nein, ich möchte... ein Fireball auf die Tür casten. Ja. Aber haben wir schon festgestellt, dass die Tür magisch ist? Sie hat mit der Zeit auch an Silberns Attacken hat sie dann auch doch ihren Meister gefunden, aber sie ist noch nicht ganz zerbrochen. Gut. Dann möchte ich ein Fireball casten und sie igniten. Mit einer Natural 20. Nice. Machen wir Damage. 4 Fire Damage. Plus 8. So. Ja, und da die Tür schon gut vorhin ein bisschen Radiant Damage bekommen hat, ist es tatsächlich auch genug. Du boxst die Tür ein und in dem Moment, wo sie noch wegfliegt, wird sie ignited und pulverisiert, bevor sie an der nächsten Wand zerschellt. Und dann möchte ich in den Raum treten, aber nicht zu nah an den Drachen. Schön weiter hinten und dann auch weiter nach hinten so, laufen. Hurra, Drache, und dann so weit nach da, wie sie geht. Hier ist noch Wand. Okay, cool. Dann bleibe ich da erstmal. War das meine Action? Ja, ich glaube yes. Das bringt uns zu Noke, der sichtlich irritiert davon ist, dass plötzlich jemand vor ihm steht und möchte ihn mit einem Ray of Frosten ein bisschen eineisen. Mit Disadvantage, weil du dodgen tust, das ist eine Natural One. Das bringt uns zu El Dragon, der guckt, ob er seinen... wie das? Oh, ich bekomme einmal mehr einen Dexterity Saving Throw von euch beiden. Nur von dir, weil er steht auf ihm drauf. Oh ja, check. Nope. Sub oder... Okay, nee, lieber it's nicht. It's like... Down there. Oh, das ist aber nicht so gut. 2, 4, 6, 12. Das sind einmal 18 Piercing Damage für dich. Easy. Und damit bist du auch schon wieder dran. Und dann würde ich auch gerne nochmal auf den Drachen hochklettern. Okay. Dann gib mir nochmal einen Athletics Check. Der ist doch bestimmt locker groß genug, dass wir uns da nicht in die Quere kommen, ne? Schätzen. Was meinst du? Nee, der müsste groß genug sein. Athletics wäre eine 12, Acrobatics wäre allerdings eine 16. Ich hab vorhin auch Athletics gemacht. Es geht ja eher darum, wirklich athletisch da hochzuklettern, ja, und nicht hoch zu springen. Dann ist es eine 12. Du kommst ran. So, die Bettpfosten sind sehr, sehr fest. Also da kann man sich ganz gut festhalten. Du kommst allerdings noch nicht bis ganz oben. Aber du klingst jetzt quasi so ein bisschen so über seinem Knie sozusagen an ihm dran. Hm? Perfekt. Das bringt uns zu Silber. Jetzt wo ich sehe, dass da noch jemand hochklettert, werde ich ihn mal nicht runterschubsen oder mit runterziehen, sondern klopft einfach mal so auf ihn ein. Ja, schon. Aber nur ein Angriff. Nur aus eine 21. Das trifft. Und das sind 5 Bludgeoning Damage. Und dann benutze ich wieder einen Keypunkt zum Dodgen. Das benutzt du Vairangi. Was? Ich kann ihn sehen, ja? Ich muss gucken, wie sich das entwickelt. Erstmal ein Firebolt auf den Boy. Auf den Boy? Auf Noke. Okay. Das ist eine 17. Das trifft. Super. Das ist, ich glaube, ein D6 wird das, glaube ich. Naja. Juhu. Ein Schaden. Die wird etwas heiß. Es wird ihm heiß. That's what happens. Das wird jetzt zu Maggie. Auch ich möchte versuchen, diesen Drachen zu erklimmen. Oder? Will ich das? Warte mal. Nein. Okay, pass auf. Mach ich doch nicht. Ich setze einen Sorcery Point ein, um Inflict Wounds nochmal zu einem Distance Spell zu machen mit 30 Fuß Reichweite und möchte auf Noke diesen Spell auf Level 2 casten. Do it. Oh Gott, ich dachte schon. Mit einer 19. Das trifft. Geil. 18, 26, 31, 37 Fire Damage. Necrotic, entschuldige. 37. What? Auf Level 2. Und sie hat 2 9, eine 8 und eine 5 gewürfelt. Das ist sweet. Das ist sweet. Das bringt uns zu Loki, der sich einmal mehr um den Boy auf dem Drachen kümmern möchte. Aber ich krieg da keine plus 6, das sind nur 31. Und in dem Moment muss ich tatsächlich einmal doch auf mein Telefon gucken, weil ich mir etwas vergessen habe aufzuschreiben. Ich habe gerade plus 6 fälschlicherweise drauf gerechnet, also kannst 6 wieder abziehen von meinem Damage. Sorry! Dann lebt er doch noch. Nein, er hätte auch so gut. Moment. Ja. Ich bekomme nämlich einmal einen Constitution Saving Throw von dem Mönch. Er ist tot? Das ist nur 14. Er hat auch 14. Dann hast du es geschafft. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Dann muss ich ganz kurz etwas anderes gucken. Ich hätte nicht gedacht, dass es dazu kommt, dass ich diesen Zauber benutze. Oh, okay. Oh, hey. Hey, hey, hey. Das ist krass. Verschwende. Okay. Dann bekommst du einmal 6 Thunder Damage, als er dir so von wie Varangi geklatscht hat, auch einmal klatscht. Allerdings kein Thunderclap macht, sondern eine Thunder Wave. Du dich zwar noch auf dem Drachen festhalten kannst, aber trotzdem den halben Schaden bekommst. Ich hab keine Hitpoints mehr. Fahr dich runter. Bleib ich oben drauf liegen. Ist ein Bett, ne? Du liegst jetzt so auf dem Rücken des. Auf dem Kamm. Hm. So, die eine Seite nach da, die andere Seite nach da. So, hier oben drauf. Mhm. So. Bevor etwas passiert. Das bringt uns zu Varangi. Ah, ich versuch's nochmal. Okay, mein letzter Spell-Slot, was das angeht. Crown of Madness auf Nucke. Diesmal bekomme ich einen Wisdom Saving Throw. Ich hoffe, dass es niedrig ist, weil mir gesagt wurde, der ist von. Er ist nicht niedrig, aber der Save ist nur eine 9. Geil. Er ist jetzt von mir gecharmt und muss jetzt jede seine Action benutzen, um eine Creature anzugreifen in seiner einen Melee-Angriff zu machen. Und zwar macht er das immer gegen den Drachen, auf dem man sitzt. So. Ja, das ist gut. So, er kann, glaube ich, am Ende seiner Runde. Gucken wir nochmal. Also außerdem wächst ihm eine zackige Krone aus dem Kopf. Weil er hat Madness Glows in its Eyes. Es ändert sich also an seinem Ausdruck, ändert sich nichts. Er sieht nur ein bisschen stolz aus, weil er jetzt eine Krone dabei trägt. Ja, genau. Kannst du ihm sagen, dass er den Stab geben soll? Nee, ich kann ihm nur dazu bringen, seinen Drachen zu hauen. Okay. Ja, es ist tatsächlich nur, solange ich die Konzentration halte. Es steht nirgendwas drin, dass er irgendwie ein Safe machen kann. Okay. Geil. Das bringt uns zu Maggie. Jo, Maggie macht nochmal einen Distant Spell mit einem Sorcery Point und gibt dir Cure Wounds. Dankeschön. Dafür brauche ich keine Attack Roll zu würfeln, sondern brauche eine D8. Du kriegst 5 Hitpoints zurück. Damit kann ich arbeiten. Gut, mach was draus. Ja, das bringt uns zu Loke, der mit seiner Faust auf Holz schlägt. So, mal. Du dummer Drache! Ich hasse dich! Ja! Ja, das bringt uns zum Drachen. Der nicht seine Breath Attack bekommt, aber sich jetzt ein bisschen umschaut. Da. Sich im Raum umsieht und Maggie erblickt. Oh nein! Die genau so guckt. auf sie hinzuspringt, der Halbling am Bein mit da dran. Und ich mache nein! Und ich beißt! Bitte nicht! Wo ist es denn? Wo ist die? Da. Das ist allerdings auch nur eine 13. Das trifft nicht. Gut. Das bringt uns zu Tai. Ich würde gerne den restlichen Weg bis hinauf zu Loke erklimmen. Dann geben Sie mir noch einen weiteren Athletics-Check. Hutja! Das ist eine 13. Du kraxelst ein bisschen weiter höher. Du hast jetzt noch so gute. Ich krieg dich da reingeklemmt. Ich darf einen Space Rock ausgeben. Nice. Du bist jetzt so gute 10 Fuß von ihm entfernt. Du hängst so quasi am vorderen Fußgelenk so dran und du siehst ihn quasi schon oben. Er ist oben sehe ich, hat er den Stab dabei? Okay. Ja. Du siehst ihn nicht. I don't see it, I guess. Maybe he does not. Dann würde ich gerne mich mal umschauen, danach suchen, ob er vielleicht irgendwo an dem Drachen hängt oder so. Dann gib mir doch mal einen Perception-Check. Das ist eine 10. Von dem Sachen, die du so sehen kannst, siehst du nichts, was einem Zauberstab gleich käme. Okay. Hat er den Zauberstab vielleicht verwandelt? In einem. Das wäre ein richtiger Big Brain Move. Mein Zauberstab. Das bringt uns zusammen. Oder möchtest du noch was machen? Nuke kassiert ist aber mal. Flurry of Blows, 3 Angriffe. Mhm. Eine 17. Mhm. Noch eine 17. Die treffen beide. Und noch eine 17. Yay! Triple 17, ja. Das ist die beste Weize, die man beim Roulette, beim Automaten kriegt. 17, 17, 17. Lucky Number. Ist doch richtig, dass durch Martial Arts trotzdem nicht immer der Bonus raufkommt, ne? Das weiß ich nicht, ich bin leider nicht leer. Ja. Nee. Dum-dum-dum. 6, 7, 10 Bludgeoning Damage. Bei 3 Angriffen? Bei 3 Angriffen. Oh, wie sad. Just die 4 mit Hashtag Monk-Life. So eine Sache, ja. Das bringt uns zu Vairangi. Die 6 wird's auf Level 5, ne? Mhm. Getting out of options hier. Noch ein Firebolt diesmal auf den Drachen. Sure. Gib ihm. Das ist eine 14. Das trifft leider nicht. Nee, 15, sure. Sorry. Die trifft leider auch gerade nicht. Okay. Noch gerade nicht als noch. Die 14. Okay. Da weiß ich jetzt, was du denn hier hast. Das habe ich alles gemacht, um es auszutesten. Testing the waters. Yeah. Das wird jetzt zu Meg. Ach ja, ich würde mich gerne noch weiter hinter dieses Regal. Ja, danke. Noke noch ranged? Was range? Ist er noch in einer Range für einen Range Attack oder kriege ich so oder so? Ich kriege so oder so das Advantage, ne? Ja, du bist in 5 Fuß von dem Drachen. Ja, und vor allen Dingen liegt, also davor steht halt noch Silbern auf diesem Drachenkamm. Dann kriege ich einfach einen Constitution Save von ihm, bitte. Das ist eine 16. Das hat er dann geschafft. Schade. But what happens? Nothing. Okay, gut. Poison Spray wirkt nicht. Das bringt uns zu Loke, der einmal mehr auf seinem Bett drauf boxt. That's what he does. Das bringt uns zum Drachen, der einmal mehr nach Maggie beißt. Allerdings auch wieder nur mit einer sagenhaften 13. Bei mir ist es anscheinend der Mensch hinter dem Charakter, der nicht getroffen wird. Wo kam jetzt diese Aussage, ey? Das ist ja Wahnsinn, ey. Die trifft dich anscheinend nicht. Der Mensch hat den Charakter, der nervt. Oh, Momo. Ist okay, ich höre das öfter. Durch das Rumoren des Drachen fällt allerdings das Bücherregal um und tüttelt Waren. Ja, ja, genau. Das bringt uns zu Tai. Dann würde ich jetzt die allerletzten Fuß erklimmen. Gib mir einen Athletic-Check. Yes, es ist eine 19. Alles, was unter 10 gewesen wäre, hätte ich dich runterfallen lassen. Du Wichser. Und dann würde ich mich jetzt nochmal... Okay, du bist auf dem Rache. Ich würde mich jetzt nochmal sehr intensiv nach einem Stab aus umgucken. Gib mir nochmal einen Perception. Sehr intensiv. Ich meine Augen. Das ist diesmal eine 2. Alles, was so mit dem Drachen zu tun hat, scheint nicht in Besitz eines Stabs. Ne? Also der ist jetzt irgendwie kein Fach oder ein Köcher oder so. Oder irgendwas, so ein Nachstelltischchen, der mitverwandelt wurde oder so. Also am Drachen per se siehst du nicht. Du siehst den Anoka auch nicht. Aber du bist dir nicht sicher. Also du siehst, da stand jetzt, siehst du ihn nicht. Punkt. Was hat Noke denn an eigentlich? Noke, das ist eine sehr gute Frage. Er trägt einen maßgeschneiderten Anzug von Versace im Nachtblau-Modell mit Sternen besetzt, natürlich, wie es sich für einen Magier gehört. Nein, er trägt eine ganz klassische Magierrobe, die er sich anscheinend selber ein bisschen aufgehübscht hat ein bisschen goldene Benzen dran, ein bisschen Saum unten. Einfach damit er den Namen Master, den er sich ja selbst gegeben hat, auch entsprechend tragen darf. Vielleicht hat er das unter seiner Robe versteckt. Gute Idee. Frag ihn nicht nach, ob er dir den Stab unter seiner Robe zeigen kann. Ich habe auch einen Stab. Ich bekomme einen Insanity-Check von euch ein, als er seine Robe einfach so hochlegt. Das bringt uns zu Silbern. Wie angeschlagen sieht Noka aus? Hammer angeschlagen. Als wenn er von innen schon so ein bisschen verwest hätte, als wenn er 30 Necrotic Damage gefressen hätte. 31. Okay, dann wird er bestimmt durch 3 Angriffe nochmal mindestens 3 weitere durch Schaden. Durch die 5 Blattschnitte. Wenn du 10 Damage machst, stimmt er nicht. Okay, eine Natural One. Eine 24. Die trifft. Und eine 21. Die trifft auch. Komm, redeem yourself. 2. Wow! You jinxed that! Im Deck sind das ganze 5. Das sind die 5 Bludgeoning Damage. Wie gecallt. Das ist so niedlich. Ja, als Noke erstaunlich viel eingesteckt hat und auch viel, viel magisch auf die Schnauze bekommen hat und aber immer noch auf diesem Drachen sitzt. Das bringt uns zu Vairangi. Ja. Das ist herrlich. Ja, ich gebe ihm mal. Burning Hands hat ja immer eine Reichweite. Komm, let's do this. Ich wage mich hinter meinem trusty Regal vor. Mhm. Gehe auf 15 Fuß an den Drachen ran. Mhm. Und caste Burning Hands, weil ich hoffe, dass das ein Holzkonstrukt ist und das Feuer irgendwie. Ich nehme an, dass er. Ich bekomme einen Dex Saving Throw. Yeah, sure you do. Das ist eine 17. Hat er geschafft, er kriegt also die Hälfte des Schadens. Er kriegt 5 Fire Damage. Und brennt hoffentlich. Habe ich noch ein bisschen Movement übrig? 1, 2, 3, 4, ja. Dann gehe ich nochmal wieder zurück Richtung Nicker. Stilvoll. Hey. Obwohl du den Zauber nur so semi-fokussiert rausbekommst und dich schon darauf einstellst, dass er sein volles Potenzial verfehlt, hast du das Gefühl, als wenn die Beschaffenheit des Drachen deinen Fehler doch durchaus wieder wettmacht. Wie ich schon dachte, ist der verwundbar gegen Feuer. Because he would. Because he would and feathers. Yes, das bringt uns zu The Maggie. The Maggie macht einen Firebolt gegen Noke. Mit Disadvantage, ne? Ja, ne, du hast Disadvantage, das ist das Ding. Aber ich habe auch gegen den Drachen Disadvantage. True. Also. True. Ich kann natürlich auch gegen den Drachen boxen. Piu! Verdammt, verfehlt. Nein, okay, ich mach gegen den Drachen, weil er Feierdingsens ist. Mit Disadvantage. Oh, 10. Ein bisschen Glut. Upsi, das war der Fußboden. Noke macht das, was er... Schwierig, wenn alles Holz ist. Noke macht das, was er tut. Er boxt den Drachen. Das ist jetzt das 5. Mal, glaube ich, ne? Das dritte, glaube ich, erst. Oh, das dritte, geil. Ein bisschen hat er noch. Also, ja, 7 Runden hat er noch. das bringt uns zum Drachen, der erstmal guckt. Und sich jetzt der Maggie annimmt, die ihn gerade mit Feuer etwas anhaben wollte. Der Drache ist nämlich äußerst darauf bedacht, die Leute anzugreifen, die ihn mit Feuer bearbeiten. Ich bekomme einen Dex-Save von dir. Das ist eine 14. 14? Mhm. That's close. Dann bekommst du einmal 12 Piercing Damage. Als auch dich ein Hagel von Holzsplittern erfasst. Das bringt uns zu Tai, der jetzt die oben vorne steht. Wirbelwind des Todes. Ich will mehr. Ich will seine Leiche durchsuchen nach diesem Stab. Das ist einmal eine hohe Zahl und einmal eine sehr niedrige Zahl, die ich rerollen darf, weil ich Halbling bin. Okay. Ah, I get it. Eine 16 und eine 18. Ja, das trifft. Das sind einmal 16 Slashing Damage. Ist nicht mehr so gut, oder? Ja, dann erzähl uns doch mal, wie du diesen Wirbel des Todes so ausführst. Ich heb so ein bisschen vom Boden ab. Also ich fange an, mich zu drehen und zu drehen und zu drehen und zu drehen und zu drehen und dann so ein bisschen wie so ein Propeller. Und dann sause ich so einmal so an ihm vorbei und dabei schnitze ich ihm die Kehle ab. Auf den Drachen. Ja, meine Damen und Herren, und genau so passiert das auch. Ein fliegender Beyblade. Als die ganze Welt kurz innehält und lediglich von dem Schneiden durch Luft und wenig später auch Fleisch und Haut durchdrungen wird. Und Noke rücklings von diesem Drachen fällt. Und als er hier so langsam hier runterpurzelt, hart auf dem harten Holzboden aufkommt, schlittert aus seinem Umhang, aus der Tasche heraus, etwas Stabartiges und bleibt ein paar Meter entfernt von ihm liegen. Oh, huch! Oh, was macht der? Wollen wir das Schaf zurückverwandeln oder wollen wir uns ein Geld nehmen und abhauen? Als Noke auf dem Boden aufschlägt und leblos dort liegen bleibt, geht ebenfalls ein Riss durch die Wirklichkeit, als der sich groß auftürmende Drache plötzlich immer kleiner zu werden scheint und nach ein paar Sekunden nur noch aussieht wie ein arg ramponiertes Bett. Bisschen angekokelt. Das war ein Ritt. Ja, ich schnapp mir mal den Stab. Ja? Der Stab sieht arg richtig, richtig gut im Arsch aus. Was hat er denn damit gemacht? Vielleicht sollte er ihn wieder rausholen. Hey, finde ich dir. Ich glaube, dein Akolyt hat hier was kaputt gemacht. Du siehst ein sehr, sehr motiviertes Schaf, was seine Freiheit erahnt. Gib mir mal einen Arcana-Check. 27. Das ist großartig. Ja, das ist perfekt. Du mit deiner Magiebegabung stellst, obwohl du ein solch mächtiges Artefakt noch nie gesehen hast, aber durchaus Magie lesen kannst, relativ schnell fest, dass dieses Objekt einem gewissen chaotischen Grad mittlerweile unterliegt. Oh. Durch viel Überbenutzung, dadurch, dass es mit auf den Rücken eines Drachen in die Schlacht genommen wurde und halt die ganze Zeit an der Brusttasche war. Funken sprühen hier und da, du siehst immer mal so ein bisschen arkane Energie entfleuchen und einfach wild um sich schlagen. Ich würde sagen, also ist da noch so ein Zauber drin? Also du merkst, die Magie in dem Stab selber ist noch durchaus stark und da, du weißt nur, also es bedarf schon sehr, sehr, sehr viel Fingerfertigkeit und Magie, um diesen Stab auch richtig einzusetzen und nicht, stellst dir so ein bisschen vor wie den Stab von Ron im zweiten Teil, der eventuell backfired. Man weiß nicht so richtig. Also, ich guck das Schaf und sag, also, das Ding ist ganz schön überbeansprucht worden. Ich kann nicht zurückverwandeln, also ich kann es versuchen, aber ich weiß nicht, in was. Also ich meine, es könnte es Finity wieder werden, aber... Könnte es auch ein Fisch werden. Oder ich werde einer. Das machen wir nicht. Was machen wir denn da? Ah, tut mir leid um dein Haus. Ja, ach. Das kriegst du wieder hingeschnipst. Vielleicht nicht als Schaf, aber naja. Also ich meine, gibt es irgendeine andere Möglichkeit oder muss das dieser Stab sein? Eine andere Möglichkeit müsste ich erst suchen oder einen entsprechend fähigen Magier, der ohne einen Stab mit solchen Dingen auskommt. Also, wir können es versuchen. Ich würde es allein nur machen, weil ich... die Herausforderung cool finde. Ich hänge auch nicht so sehr an, weißt du? Diesen Körper? Ja. Hm. lasst es mich so ausdrücken. Ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid und achte euch durchaus als einen fähigen Magier. Es kann durchaus passieren, dass diese Aktion mein Schafsleben kosten könnte. Ich stelle euch diese Entscheidung frei, es zu tun oder zu lassen, auch auf eigene Gefahr hin. Sollte es tatsächlich passieren, dass es hier zu Ende geht für mich, dann würde ich euch bitten, einfach das Haus, so wie es ist, einfach zu lassen. Klar. Als meine Art Vermächtnis. Meine Legende. Also, ihr könnt rausgehen, ich würde es jetzt versuchen. Ich will drin bleiben und es angucken. Okay, wir können auch sehen. Ihr könnt auch zugucken. War ein witziger Tag, belohnen wir uns mit einer Show. Kann auch alle okay. gemeinsam den Stab nutzen. Freundschaft und so. Ja, vielleicht ist der Stab die Freundschaft. Der Freundschaft. Okay. Glaub an das Herz des Stabes. Wir glauben an Konzentrieren wir uns. Dein Bart ist runtergefallen. Oh. Okay, ich brauche einen Arcana-Check von dir. Okay. Das ist eine 26. Als du den Stab hebst und die Funken stärker denn je zu sprühen scheinen und ihn wirklich, wirklich, wirklich determiniert auf dieses Schaf richtest, entlädt sich ein gleißender Lichtblitz auf das kleine wollene Vieh. Ihr haltet euch beide Hände vors Gesicht. Es ist unsäglich hell. Es ist unbeschreiblich mächtige Magie, die gerade aus dem Stab durch diesen Raum fährt. Als das Licht sich langsam widerlegt, steht vor euch ein durchaus betagter Magier in einer seidenen Robe. Sehr schön anzusehen. Allein der Anblick und der Goldsaum an seinem Umhang geheißen schon einen gewissen Respekt vor dem, was der Mann offensichtlich gelernt hat. Es herrscht Stille. Der Magier tastet sich einmal ab, guckt, ob seine Extremitäten da sind. Guckt, ob sein Extremität da ist. Schaut euch an. Zum einen unfassbar glücklich. Das eine Auge weint förmlich. Das andere Auge kann immer noch nicht glauben, was für eine Reise er gerade durchgemacht hat. Das habe ich auch gerade im Podcast. Chameleon geworden. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch einmal zu sehen bekomme. Ja. Nun. Vairungi. Vairangi, ist egal. Naja. Name ist auch egal. Ihr könnt mich kein Schaf nennen. Der Gag ist zu Ende. Habe ich den Stab in der Hand. Der du Gamble? Heute nicht mehr. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Es ist... Ich habe es gehofft. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, weil ich habe auch diesen Stab gesehen und feststellen müssen, dass die Chance, dass ich hier zu Ende gehe, doch größer sein könnte, als dass ich mein menschliches Ich wiederbekomme. Aber ja, ich danke euch vielmals. Ich habe leider nicht viel von Wert, was ich euch geben könnte. Ich habe Laborausrüstung, Fiolen, Gegenstände dieser Art. Allerdings ist meine Magie sehr potent. Die Kunst der Transmutation ist durchaus mein Gebiet. Wenn euch da etwas einfällt, womit ich euch irgendwie wieder ein bisschen auf Quitt gehen kann, dann eure Dame scheint sehr motiviert, obwohl ich gar kein Schaf mehr bin. Maggie war dein Name? Könntet ihr mein Haar glatt machen dauerhaft? Naja, das sollte kein Problem sein. Warum liegt ihr so viel an ihrem Haar? Familienangelegenheiten. Ah. Ja, denn, und er geht kurz durch sein wirklich absolut zerrissenes Wohnzimmer so an die Schränke, sucht sich ein paar Sachen zusammen. Moment. Ich finde ja nicht, dass du das machen solltest. Warum nicht? Falls dich zu was Besonderem macht und du würdest das dann verlieren, ist doch scheiße. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es ein Trank und ich kann ihn irgendwann trinken, wenn ich mich umentscheide. Ich würde euch gerne helfen, aber für Tränke bin ich leider der Falsche. Aber solltet ihr euch irgendwann doch noch dazu entscheiden, euch die Haare glätten lassen zu wollen, dann... Geht zu einem Verdampfritter! Geht zu Edubald in der Schenke. Dann werde ich euch diesen Gefallen sicherlich auch in einer ungewissen Zukunft erfüllen können. Ansonsten, wie wär's denn, wenn ihr mit eurer Magie euch mal eben, so wie dieses Haus überhaupt, eine neue Küche zaubert und erstmal was zu essen macht? Das wäre doch ein guter Anfang für eine Belohnung. Oder jedem von uns ein Wunsch. Ich bin ganz so. Nun, ich habe mir schon ich hätte gerne einen sehr lange Bart. Gewünscht, so einen Beutel zu haben wie diese Kängurus. Okay, sein Wunsch schlägt meinen. Ich will keinen Bart. Was für ein holzsames Ende. Alle kriegen sich so den seelischen, körperlichen Wunsch. Ich war kurz davor, das Schaf umzubringen, ehrlich gesagt. Naja. Good thing you did. Brauchst nur noch du einen Wunsch? Wie wär's mit einer kleineren Blase? Er hat seinen Wunsch doch schon gesprochen. Mit einer kleineren Blase. Ich hab auch Blase verstanden. Why? Jesus Christ. Ich hab mich den ganzen Tag in Action gesehen. Ich bin so perfekt, wie ich bin. Ja, stimmt. Nun, wenn ihr mir ein bisschen Zeit gebt, nachzulesen, welche Komponenten ich brauche, um euch einen Kängurubeutel anzuhexen, dann wäre ich dem sehr verbunden. Ich hoffe, es ist kein zu großer Aufwand, wenn ich euch wirklich nur einen ganz, ganz, ganz, ganz kleinen, eventuell einen ganz, ganz kleinen Satz berechnen müsste, um die entsprechenden Komponenten zu erwerben, aber ansonsten... Hunderte Kängurus werden für deinen Beutel sterben. Das ist eine dann, ja, ich glaube, die Küche hat gar nicht so viel abbekommen. Ich bitte, bleibt doch noch zum Essen, bevor ihr wieder eures Weges zieht. Und ich werde schauen, was ich noch in den Schränken habe, was nicht zerstört worden ist. Kannst schon so ein Bad gebrauchen. Oder ist mein Hammel. Oder Leberpastete. Ich hab mich jetzt vielleicht habe ich sogar noch beides da. Wie das mit Kleber? Und für euch? Ein Bad? Was zu essen? Ein Johann-Lafer-Bart? Oh, bitte nicht. Das ist ein schrecklicher Magier gewesen. Gut, dass ich ihn ja, natürlich. Wie hieß nochmal der Lenz mit Vornamen? Gustav. So richtig. Ja, warum nicht? So ein 20-Jähriger. Gut, mit so einem langen weißen Bart. Anstatt einfach deinen Körper zurückzumachen. Irgendwie finde ich das ganz praktisch in diesem Ding hier. Und ich heb dich so an. Ich meine... Ja, danke. Das konnte ich früher nicht, beziehungsweise hätte ich mir dabei einiges ausgerenkt. Das ist schon beachtlich, ja. Ich hoffe, für euch, wie für euren Freund, ist es kein Problem, wenn auch ihr eventuell, ich werde mich erstmal einlesen müssen, was es für einen Bart bedarf, dieser Länge. Ich hol so einen Block an. Wie höflich er auf einmal ist. Ja. Ne? Ich hab da mal was aufgeschrieben. Also ich habe gedacht, wenn wir die Haare mal weglassen, dann könnte vielleicht hier was machen und die Lippe ein bisschen größer. Ich bin Magier und kein Chirurg. Ich weiß nicht, auch kein Wunderheiler mehr. Ich mach mal keine Wunder. Muss ich mir wohl mal was nah überlegen. Ja, und in der Ecke des Hauses, in der nicht alles voll mit Splittern ist und brachliegenden Mobiliar, setzt ihr euch noch einmal zusammen. Finithir kocht ein bisschen Hammel, ein bisschen Pastete, was er noch so finden konnte. Hammel ist jetzt natürlich ein bisschen... Er lacht sehr darüber, der Geigenhumor dabei ist ihm durchaus bewusst, aber auch das ist irgendwie für ihn ein Coping-Mechanismus. Wir könnten Affen essen. Gibt's auch Gemüse? Ja, ein bisschen Bananen habe ich hier noch. die könnte ich zum Nachtisch machen. Und die Affen, ja, ihr habt es ja schon vorhin gehört, ihr habt es auch sicherlich dann auch noch gesehen, es sind jetzt Affen, es waren nicht immer Affen. Es war mal eine treue Garde, aber... So treu nun auch wieder nicht, ne? Oh, wir müssen die aus dem Haus noch rauslassen. Das ist doch total gefährlich. Da müssen wir uns noch drum kümmern. Und mit diesen Worten bleibt die illustre Gruppe am Essen zusammen. Vairangi läuft noch einmal kurz nach draußen, um das Schlafgemach der Garde zu entsperren und muss feststellen, dass es seit geraumer Zeit offen steht. Die sind wohl weggelaufen. Aber wie sind sie da rausgekommen? Die haben wohl alles kaputt getreten. Ich schätze durchs Fenster. Ah. Und aber die sind zu. Mit einem Kamerapan nach oben und einer leise verklingenden Unterhaltung, die über den Unglauben über das Entkommen der Affen geführt wird, geht dieses Abenteuer zu Ende, meine Damen und Herren. Ja, that's that. Thanks for playing. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Sehr, sehr witzig. Danke fürs Leiten. Ja, stop it. Charmante Leiten. Stop it. Ja, es war gut. Es hat Spaß gemacht. Es hat mega Spaß gemacht. Gibt's noch eine Maggie-Message? Da gehe ich ganz stark von aus. Ja, eine Maggie. Saskia schreibt uns wupp, wupp, und macht den 27. Monat voll. Wahnsinn. Das ist genau so viel, wie ich alt bin. Dann. 20 Monate? Nein, ja. Kopf manchmal. Ah. Skydiver 5801 ist zum 13. Monat da. Das heißt etwas länger als ein Jahr, was auch total viel und lang und toll ist. Also großartig, vielen Dank. Dankeschön. Und Erdeut, den wir ja schon kennen und lieben. Erdeut, Erdeut, Erdeut. Ist zum 21. Monat wieder dabei. Das ist auch fabelhaft und wundervoll. Hammer nice. Ja. Geil. Danke fürs Kommen, danke fürs Bleiben. Wir lieben euch alle. Community-Liebe. Diese Session heute konkludiert damit Dungeons & Dragons für diesen Monat. Auf euch warten aber noch Call of Cthulhu, Kult. Und dann ist der Monat auch schon wieder. Und dann ist der Monat auch schon wieder zu Ende. Dann kommt, ja genau, und dann im nächsten Monat gibt es Seelenfänger. Ja, lange wurde darüber gesprochen. Wir sind sehr gespannt, was Jules da vorbereitet haben wird. Mhm. Genau, nächste Woche sitzt Brian hier. Es wird gruselig mit uns, mit Brian, mit euch. Ich bedanke mich noch einmal recht herzlich fürs sehr einfach machen. Und falls ihr jetzt nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen, keep packing. Stay exploring. That's what we do. Haut rein.